So, wie fange ich das nochmal an? Ach ja, so war das noch. Okay. Das war schon ein hervorragender Einstieg. Das war ein hervorragender Einstieg. Dann jetzt offiziell nochmal Moin Moin und Hallo zu einer weiteren Ausgabe des Game One Plauschangriffs, wie es mittlerweile heißt. Yay, ich bin der Gregor. Jetzt bin ich. Ich war schon so lange nicht mehr dabei. Du warst lange nicht mehr dabei. Ja, mich hat keiner eingeladen. Der Simon bin ich. Aus gutem Grund. Und ich bin nach wie vor der Wolf. Nach wie vor. Jetzt habe ich auch der Wolf gesagt. Ey, Leute, die Artikel vor Eigennamen verwenden, die sind ganz schlimm. Wolf. Streicht es der, habe ich nie gesagt. Okay, ja, das werde ich digital einfach rausschneiden bei dir einfach. Hervorragend, das merkt bestimmt keiner. Ja, dann bringt die Diskussion danach auch gar keinen Sinn, die jetzt. Aber die lassen wir dann drin. Die lassen wir drin, ja. Hervorragend. Ja, natürlich. Sonst wären wir ja nicht Game One hier. Ich sehe schon. Struktur über alles. Ihr wollt eine Stunde füllen, oder? Heute. Ja, wir müssen ein bisschen strecken, weil das Thema, was wir heute haben, bietet sich ja eigentlich nicht wirklich an, um lange drüber zu reden, so in der gewohnten Länge, die wir sonst hier machen, mit so acht Stunden. Jetzt, genau, man muss keine acht Stunden. Man muss keine unbedingt füllen, aber es ist, glaube ich, ein Thema, das uns speziell hier alle am Herzen liegt, um das mal so, so auszudrücken. Und vor allem, also dieser Podcast geht jetzt gerade online an Heiligabend. Ne? Also dementsprechend. Ach. Ja. Oh, das ist ja süß. Das ist ja süß, das ist ja nett. Dann können die ganzen Fans, anstatt mit ihrer Familie zu feiern oder besinnlich die Weihnachtszeit zu verbringen, einfach den Game One-Spacken zuhören, wie sie über eins der besten Spiele aller Zeiten reden. Das nenne ich mal Nerdtum. Ja, wollte ich gerade sagen, ihr verdammten Nerds. So. Genau, das ist es. Euch brauchen wir, Jungs. Komm mal rüber, wir essen jetzt hier gar nicht. Nein, ich muss zuhören, wie Game One Weihnachten feiert. Halt die fressliche Podcast. Immer du mit deinem scheiß Game One. Ja. Immer mit eurem scheiß Familiengetue. Genau. Das Thema heute ist natürlich dreht sich das um Weihnachten und Weihnachten speziell eben um ein Spiel, das gerade wir hier in dieser Dreierrunde speziell verbinden mit wir haben ein besonderes Verhältnis zu diesem Spiel und auch in Verbindung zu der Weihnachtszeit, weil das ist ein Spiel, was um Weihnachten damals rausgekommen ist und dementsprechend auch so eine gewisse Weihnachtszeit für uns mitgeprägt hat. Sowas brennt sich auch immer sehr ein, gerade so an Weihnachten die Spiele, wenn man sich eben drauf freut und den ganzen Tag, man kennt das ja noch so früher, hatte man ja noch wirklich Bock drauf, dann sein Spiel zu kriegen und brennt sich sowas auch viel leichter ein, wenn man dann am Weihnachtsabend da sitzt und irgendwas spielt, was einem echt beeindruckt, dann hält das viel länger als heute irgendwas an Weihnachten so. Also Spiele heute halten sich ja nicht mehr so lange im Kopf wie früher, die alten. Ja, und gerade an Weihnachten, da ist man eh irgendwie so, wenn es gut läuft, so zufrieden mit sich selbst und der Welt und alles schön harmonisch. Man ist satt. Ist satt irgendwie, ne, hat vielleicht doch noch ein bisschen einen schönen Familientag gehabt oder einen Abend und dann setzt man sich hin und zockt einfach so sein Weihnachtsspiel. Es gibt wenig, was schöner ist. Gott, haben wir traurige Leben. Ja, aber so viele Leute machen an Weihnachten langweilige Sachen, streiten oder Party machen. Aber wir erzählen ja auch von früher. Jetzt sind wir natürlich die heißen Stecher. Ja. Ist doch klar. Heute geht ja sowas nicht mehr. Aber wenn ihr nicht gemerkt habt, worüber wir reden über. Ist der Titel entfallen? Nein, wir reden über Shenmue. Applaus. Wir reden nicht über Shenmue, wie einige Leute sagen. Oder Shenmue oder wie auch immer. Shenmue. Wie heißt es denn nun? Ich wollte gerade sagen, bevor wir uns hier aus dem Fenster lehnen, mich regen nämlich auch Leute tierisch auf, die Shenmue oder Shenmue oder so nennen. Aber also, wenn wir sagen Shenmue, dann stimmt das schon. Oder sind wir am Ende die Idioten, weil wir es nicht gecheckt haben? Gregor, du hast das doch bestimmt gegengecheckt. Ich habe es gegengecheckt. Okay. Shenmue ist die korrekte Aussprache und so wird es auch ausgesprochen in der Synchro gegen Ende des zweiten Teils, wo Shenmue das erste Mal ausgesprochen wird in der Serie, nach gefühlten 180 gespielten Stunden. Also haben wir das mal erklärt, das Spiel heißt verdammt nochmal Shenmue. So. Das Spiel heißt verdammt nochmal Shenmue. Und Shenmue war damals, ein Ding ist rausgekommen eben so in der, der Dreamcast hat sich ja damals nicht allzu lange Jahre gehalten. Ich glaube, es gab mal so 2-3 Jährchen Gesundheit. Es gab damals so 2-3 Jährchen, wo der Dreamcast richtig in seiner Hochzeit dann war. Und Shenmue ist dann reingefallen laut meinen schlauen Notizen war es der Dezember 2000, an dem es rausgekommen ist, für den Dreamcast. Und es war ein Spiel, auf das man sich, obwohl es erst Dezember 2000 gekommen ist, quasi schon seit 3-4 Jahren freuen konnte. Ne? Weil das war das Hype-Spiel, was auf dem Dreamcast quasi präsentiert wurde. Absolut. Also es war auch, glaube ich, also auch grafisch und von allem, von der Wirkung, die es auch hatte und der Wichtigkeit, die es eigentlich hatte für den Dreamcast und für Sega, war das auf jeden Fall das Spiel, so das Ding, oder? Also ich glaube, es gab kein Spiel, was man mehr mit dem Dreamcast noch in Verbindung bringt als Shenmue. Ich würde fast sogar sagen, es gibt kein Spiel, was mehr Sega ausdrückt, in allen Facetten. Eben einerseits dieser Mut, was mal wirklich anderes zu machen, da so viel Geld reinzubuttern, dass man das nie im Leben wieder rausholen konnte. Ich wollte gerade sagen, auf die Fresse fliegen ist nämlich für Sega auch Standard. Da kennen die sich auch aus. Dafür, dass das Ding eigentlich relativ erfolgreich war, also es hat sich auf dem Dreamcast Shenmue damals, der erste und der zweite Teil, jeweils so knapp über 1 Million Mal weltweit verkauft, was eigentlich ein respektables Ergebnis ist. Ja, wenn man überlegt, für einen Dreamcast. Also für Dreamcast speziell. Ne? Ja. Was ich lustig fand, ein Fact, den ich gelesen habe, war, dass damit sich Shenmue rentiert, damit die Geld damit machen können, hätte sich jeder Dreamcast-Besitzer das Spiel zweimal kaufen müssen. Also da sieht man, dass in der Kalkulation irgendwas vielleicht schiefgelaufen ist. Oder es denen egal war. Also Fantum, schön und gut, aber zweimal ein Spiel kaufen. Also ich Shenmue auch finde, also es muss jetzt mal ein Spiel daherkommen, dass ich sage, oh, ich finde das so toll, ich kaufe eine zweite Konsole mit dazu. Und noch ein Spiel. Und noch ein Spiel, genau. Einfach und dann kaufe ich es noch für alle meine Freunde. Damit ich in den Ladepausen einfach da schon weiterspielen kann, parallel an zwei Fernsehern. Bei Gregor weiß ich nie genau, meint er das ernst? Es ist immer so ein bisschen, es ist schwierig. Nein. Er grinst so ein bisschen. Ja, er hat so dieses bübische Grinsen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir Gregor besuchen, wenn wir klingeln, hört man noch hinter der Tür ganz schnell, wie er irgendwie Sachen wegräumt und so. Wo sein drittes, viertes Dreamcast weggeräumt wird. Genau. Ja, mindestens. Ich habe Schränke, wo ich es reintun kann. Alles auf Wireless umgestellt. Ich habe nichts gesagt. Vielleicht sollten wir mal für die Leute, es mag ja den einen oder anderen geben, der vielleicht noch nie Shenmue gespielt oder gar noch nie was von Shenmue gehört hat, vielleicht mal ganz kurz rekapitulieren, worum es in Shenmue, bevor wir uns jetzt hier in die Detailfragen stürzen, worum es da eigentlich geht und was das für ein Spiel ist. Also, Gregor. Also, guck dir die Notizen. Rekapituliere mal. Also ich gebe mal die Kurzfassung von der Entwicklungsgeschichte von Shenmue. Shenmue war damals angedacht gewesen als quasi ein Rollenspiel von Sega, das sie geplant hatten für den Sega Saturn damals, also für die Konsole Mitte der 90er als Konkurrent zur PlayStation. Und es sollte quasi ein Rollenspiel sein aus dem Virtua Fighter-Universum. Virtua Fighter, ja, die bekannte große Prügelreihe von Sega, damals auch der Dreamcast 98, glaube ich, war es, Winter 98, gestartet mit Virtua Fighter 3, so wirklich die große Serie. Und die haben sich gedacht, nicht nur kämpfen, die Charaktere, dieses Martial-Arts-Universum, was wir uns da aufgebaut haben, aber nicht richtig mit Story gefüllt haben, können wir ein Rollenspiel drum machen. Und lass uns mal die Geschichte erzählen als Rollenspiel von Akira, dem Hauptdarsteller von Virtua Fighter. Der und auch dem langweiligsten Charakter. Der eigentlich langweiligste Typ, weil der eben wirklich so ein Standard-Karate-Kämpfer ist mit weißem Kopftuch. Ne, und ja, der Klassiker halt so der Ken eben und Ryu. Genau, der Standard-Ryu, aber nennen wir Akira, damit er nicht wie bei SNK dann genauso klingt wie Ryo Sakazaki. War ja auch genau das Gleiche. Und es war geplant gewesen, dass es auf den Saturn rauskommt, wurde sehr viel Geld reingebuttert. Um das Projekt hat sich gekümmert Yu Suzuki, der quasi einer der Parade- oder Star-Entwickler dort von Sega Hang-On, Afterburner und alles. Auch dieses Virtual Racing VR. Virtual Racing Update. Aber der hat wirklich eigentlich die ganzen geilen Arcade-Sachen eigentlich. Er war einer der Pioniere einfach, ne? Einer der. Ja, so der Miyamoto für Sega sozusagen. Genau, oder? So einer, der sich wirklich komplett mit der Firma identifiziert. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen teilweise auch die Relationen nicht mehr hingekriegt hat. Eben. Und er war das. Das wird jeder kaufen! Das wird das beste Spiel! Er war also mir macht Spaß! Ja, mir macht. Genau, das ist auch das Motto anscheinend, um das es dann rum entwickelt wurde. Er hat gesagt, also okay, wir finden es gut. Es war anscheinend sein Wunschprojekt, mal so ein großes Mammutding aufzuziehen, eben ein Rollenspiel von Sega in so einem Universum. Da muss man natürlich schon ordentlich vom Leder ziehen. Und Entwicklung wurde angefangen auf dem Saturn, aber noch im Geheimen, da hat noch keiner so richtig drüber Bescheid gewusst. Und da wurde schon ordentlich viel Geld reingebuttert. Und die haben sich schon sehr viele ambitionierte Sachen überlegt. Es sollte mal Episodic Content sein, damals schon, ne, was so 10 Jahre bevor du überhaupt so Download-Episoden gängig waren, wie du es jetzt momentan hast. Das ist echt spannend, ne? Also mittlerweile ist es ja gang und gäbe. Es kommt ein neues Spiel raus und sofort guckt jeder nach, wann der erste Download-Content dafür kommt und die erste Erweiterung. Also mittlerweile ist es ja nichts Neues mehr, aber früher, vor 10 Jahren, wäre das eine absolute Innovation gewesen, dass so ein Spiel periodisch immer weitergeht. Es ist wirklich Sega und Dreamcast echt der beste Beweis dafür, dass man auch zu früh mit irgendwas kommen kann. So online, sie hatten alles und trotzdem hat es nicht funktioniert. Heute ist es das Ding, das Verkaufsargument für alle Konsolen. Das ist so die komisch, oder? Genau, ist die Krux von Sega eben, dass sie innovieren oder Innovationen schaffen, aber das so früh schaffen, dass eigentlich noch nicht die Öffentlichkeit so richtig dafür bereit ist. Und wenn jeder sich dann eingestellt hat, kommen alle anderen und dann gibt es dann eben die Online-Geschichten, dann gibt es... Alle haben es jetzt einfach besser gemacht. Es gab ja auch kein Breitband in dem Sinne. Es gab all die Sachen nicht, die man heute... Die strukturelle Unterstützung sozusagen ist heute besser. Natürlich wäre Shenmue in der Form auf Discs dann rausgekommen, aber eben so als kleine 2-3 Stunden fast in sich geschlossene Abenteuer, wo du dann alle paar Monate Neues bekommst und die Geschichte weiterführen kannst. So Kapitelchen. Genau, dass du quasi die Last... Hätte man auch echt machen können, das Spiel ist ja groß genug. Also. Eben. Und es wäre auch sinnvoll gewesen von der Entwicklungslast, eben wenn du wirklich so ein großes Mammutprojekt hast, dir einfach wirklich auch mal 2-3 Jahre Zeit lassen kannst und dich jeweils auf die Parts konzentrieren musst, anstatt eben dieses eine Riesenkonstrukt immer drüber zu schleifen, bis es irgendwann mal rauspushen muss, weil es nicht mehr geht. Na, also, hat sich gerade nach Schwangerschaft irgendwie hier angehört, aber egal. Ja, es war auch eine schwere Geburt, glaube ich. Es war auch eine sehr teure Geburt. Es war auch eine schwere Geburt. Der endgültige, ich glaube, der Count lag bei so 70 Millionen Dollar für das Budget für Shenmue, aber das waren die Werte, die damals herumgesponnen wurden, als der erste Teil auf dem Dreamcast dann rausgekommen ist offiziell. Das umfasst aber das Budget für die Entwicklung der Saturn-Version, die danach letztendlich gecancelt wurde, weil Dreamcast war im Anmarsch und die Technik sah nicht mehr so doll aus. Fangen wir einfach nochmal von vorne an. Auch super. Ist ja kein Problem. Man kann sich das, wer es wissen will und sich angucken will, kann das auf YouTube gerne machen. Es gibt natürlich auch Trailer mit der alten Grafik sozusagen, wo man echt einen Unterschied auch, wo man sieht, es sind dieselben Sachen. Genau. Es ist derselbe Inhalt, nur er sieht halt echt scheiße aus. Sieht echt scheiße aus. Obwohl ich jetzt glaube ich also damals... Man ist echt froh. Ja, klar. Ja. Man kann es auch freispielen auf Shenmue 2, wenn man es durchgespielt hat, kann man sich das Video angucken. Das war die erste offizielle Bestätigung, dass es eine Saturn-Version mal gegeben hat. Das war eben vorher nur gerüchteweise klar. Und da siehst du eben Szenen, die dann aus dem Shenmue 2 ganz weit hinten sind. Also, dass sie wirklich schon sehr weit in der Entwicklung wohl gewesen sind und nicht erstmal kurz ein paar Tests gemacht haben und dann einfach alles eingestampft haben. Das finde ich auch das finde ich in Spieleentwicklung generell finde ich das interessant, dass man halt wirklich an einen Punkt gelangen kann, wo man sagt, ey, wir sind eigentlich fertig, aber wir fangen jetzt einfach nochmal neu an. Also das ist echt die Krux von Sega, dass die irgendwie auch die Konsolen nie so lange gehalten haben, dass diese, weißt du, dass man das hätte machen können. Dass du den langen Atem hast, dass du sowas einfach durchziehen kannst. Das kann höchstens ein Mikami machen bei Capcom, der dann eben sein Resident Evils Thema neu startet. Aber der kriegt sie dann auch irgendwann raus und die verkaufen sich dann auch wie blöder. Ja. Auch wenn sie nicht immer sehr gut sind. Am 5 hat er nicht mitgearbeitet. Also. Ja, aber zählt doch mal wirklich die Resident Evil-Teile und Remakes und zählt mal, wie viel Shenmue es gibt. Also es gibt nur 2 Shenmue-Teile. Es gibt nur 2 Shenmue-Teile. Also auch es gibt keine Special Editions, es gibt nichts. Es gibt die Xbox-Version, die noch irgendwie ein paar Fußgänger mehr hat und das war's so. Genau. Oder an Umsetzungen meine ich jetzt und an neue Versionen. Ja. Da könnte man doch noch Geld mitmachen. Man könnte, also selbst wenn es eine Wii-Version gäbe, wo beide Teile zusammen einmal mit dabei sind, einfach, dass du es dir ins Regal stellen kannst und nochmal dort spielen kannst. Special Edition mit allen all dem Making-of-Zeug oder so irgendwas, um es nochmal zu verkaufen, dann schaffen sie es vielleicht endlich irgendwie mal. Ja. Nicht in die Gewinnzone zu kommen, aber, ja, aber also. Ich glaube, das wird mit Shenmue nichts mehr. Aber das ist, es ist ja auch in der Tat so. Also natürlich, ihr werdet schon gemerkt haben, wir drei sind Hardcore-Fans von Shenmue, aber wir sind ja nicht die Einzigen. Also ich glaube, diese Frage, wann geht eigentlich Shenmue weiter, gibt es nochmal irgendwann den dritten Teil? Das kommt ja regelmäßig. Ja. Eben. Jedes Magazin, was irgendwie mit Sega Kontakt hat, fragt irgendwann, also es gibt Milliarden Knickknack, Fans auf der Welt, die wollen, dass dieses verdammte Spiel endlich mal weitergeht. Das ist also, so eine bizarre Situation, da ist oder? Auf jeden Fall noch Potenzial. Es ist nicht so, dass es so ein ultra geheimes Liebhaberthema ist, was irgendwie 10 Leute auf der Welt gespielt haben, sondern da ist eine riesige Fanschar, zu der ja auch wir gehören, die unbedingt Shenmue da noch weiter die Treue halten wollen. Aber vielen Dank, Sega. Das war wohl nichts. Also man sieht eben, es ist so dieses spezielle Fantum, die sich über so ein Spiel wie Shenmue entwickeln kann. Einfach, dass du ein Projekt, ein Produkt hast, das natürlich eine relativ kleine Anzahl an Leuten dann betrifft oder die sich damit auseinandergesetzt haben. Aber die sich damit auseinandergesetzt haben, sind eben wirklich fanatisch dann geworden. Also ähnlich wie zum Beispiel Firefly, was wenige Leute geguckt haben damals, aber die dann die Serie geguckt haben, wird natürlich jeder, ey, du musst Firefly gucken, tolle Serie, zu früh abgesetzt und so weiter und so fort, da hätten wir echt noch mehr Kann Sachen man echt auch immer nur wieder empfehlen. Ja. Eben. Ich persönlich und, auch super. Und in Shenmue, denke ich mal, ist es einfach ähnlich, speziell die Leute, die wie wir jetzt in der Branche hier sind, die dann, selbst wenn sie damals noch nicht mit dabei waren, die wurden eben teilweise durch das Spiel eben mit inspiriert, dass du jetzt, wenn du in der Position bist und da mal schreien kannst und jemand zuhört, halbwegs, oder die Leute drüber lesen, dass, da kriegst du eben viel zu hören, wir wollen Shenmue. Ja, aber es ist komisch, ich meine, da wird Geld. Also ich meine, Sega verdient ja Geld mit Spieleentwicklung. Also sollte man ja annehmen, dass sie lieber ein Spiel entwickeln, wo es schon eine Fanbase gibt, als was komplett Neues. Aber scheinbar ist dieses Konstrukt Shenmue so teuer, wenn du damit überhaupt erst anfängst, scheinbar. Wenn du jetzt ein Spiel machst, was genauso kompliziert ist, komplex ist, dann kostet es einfach, glaube ich, zu viel Geld. Da sind die leichter dran, wenn sie irgendwie Virtual Fighter machen oder irgendwas. Eben. Was umso bizarrer ist, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Situation, in der Sega jetzt ist, ja eigentlich sogar noch eine entspanntere ist als damals, weil sie ja wirklich für alle Plattformen entwickeln können, wie sie lustig sind. Also damals mussten sie ja quasi ihr eigenes Produkt, den Dreamcast da beliefern. Und stell mal vor, den ja nicht gerade, sagen wir mal, jetzt alle Leute sofort gekauft haben. Und mittlerweile, die könnten ja für die 360 entwickeln, für die PS3 meinetwegen, noch für die Wii, die könnten DS-Ableger machen. Also eigentlich hätten die jetzt einen ganzen Spielplatz vor sich und könnten locker nochmal Shenmue das Volk bringen. Und es würden jetzt auch mal grob geschätzt 10-mal so viele Leute spielen wie damals. Aber die kommen irgendwie nicht aus dem Quark. Ja, Säcke. Stattdessen versuchen sie es hier mit diesem MMORPG und mit diesen Online-Geschichten, also Shenmue Online und Shenmue der Film, also so Geschichten, die man gar nicht will eigentlich. So keiner will ein Online-Spiel, keiner will einen Film in Spielgrafik. Ich will das Spiel haben. Ich will auch wissen, wie es weitergeht, aber ich will ja nicht nur wissen, wie es weitergeht. Nee, natürlich. Ich will es ja auch noch spielen. In der Hinsicht, dass du mittlerweile ein etwas vergleichbares Produkt wie Shenmue hast von Sega mit der Yakuza-Serie, die natürlich hierzulande... leicht vergleichbar von dem her, aber, von dem Aufwand mit viel kennt man also, hierzulande ja auch gar nicht. Kennt man hier nicht, ist im Westen nicht so gut gelaufen. Es wurde gerade angekündigt, Yakuza 3 für die PS3 im März kommt hierzulande raus, endlich nach langer Zeit. Da werde ich mir das auch dann mal gönnen. Dementsprechend, aber es ist ein Spiel, was gerne mit Shenmue verglichen wird, wegen seiner Adventure-Lastigkeit, eine große Stadt, wo man rumläuft, mit anderen Leuten reden kann, viel Aufwand in den Cutscenes. Es wurde damals der erste Teil auch, glaube ich, ganz aufwendig mit Mark Hamill und anderen teuren Sprechern synchronisiert und damit ist Sega auch komplett auf die Nase gefallen, wo sie so 10.000 Stück verkauft haben davon. Ist auch immer so die. Es tut einem fast leid. Es gibt's doch nicht, ey. Es tut einem sehr leid, aber auf jeden Fall, sie hätten das Potenzial jetzt und die finanziellen Mittel, weil irgendwo muss das Geld ja hin, was sie mit Sonic, Leck mich am Arsch 17 dann wieder verdient haben. Es ist halt schwierig, wenn du merkst, du verdienst mit dem x-ten Sonic-Teil, egal wie gut schlechter ist, verdienst du 10-mal so viel wie mit so einem ambitionierten Projekt. Da ist es schwer, sich durchzusetzen innerhalb einer Firma gegenüber den Leuten, die das Geld verwalten, glaube ich einfach. Ja, ich glaube, Yu Suzuki hat sich auch mittlerweile verabschiedet. Also. Also offiziell. Der sitzt in seiner dunklen Butze, wippt immer so nach vorne zurück und weint. Ich wollte doch nur Shenmue. Worum ging es nochmal in Shenmue eigentlich? Du wolltest die Story eigentlich ganz am Anfang. Wir wollten mal kurz sagen, was Shenmue eigentlich für ein Spiel ist. Wir sind gerade wieder so ein bisschen Wir sind ein bisschen abgedriftet, aber wie gesagt, es sollte damals das Rollenspiel von Virtua.Fighter sein. Davon wurde dann abgerückt und die Story wurde dann quasi von einem Virtua.Fighter-basierten Ding zu einer Art Martial Arts Story gemacht. Ne? Du spielst dort den jungen Ryo Hazuki, so ein 17-jähriger Bursche mit Lederjacke und spezieller gegelter Turmfrisur nach oben. und so weiter, so wie man sich die Leute Mitte der 80er vorgestellt hat, wo das Spiel dort abgelaufen ist. Spielt in einem kleinen japanischen Dorf. Es war Yokosuka, glaube ich. Boah, das weiß ich nicht. Nee, aber Moment mal, Gregor, das müsstest du doch wissen. Was ist denn los? Nicht recherchiert oder was? Yokosuka war dann da die größere Stadt. Dobuita war die, Aber Hongkong kommt später auch noch. Hongkong kommt später, da fährt er dann nachher hin, der Rio. Aber er wohnt in einem kleinen Dorf in Japan und ist dort der Sohn eines Dojo-Meisters, eines Karate-Kämpfers. Und eines Tages kommt ein mächtiger Typ mit grünem Anzug, langen Zopf und so weiter. Und eindeutig der Bösewicht. Eindeutig der Bösewicht, Landi. Und jetzt mal im Ernst, Landi hatte halt die coolsten Texturen, die es damals gab. Ohne Scheiß, wie geil dieser Mantel aussah, wie der so fällt und alles. Ja, war so ein grüner Seidenmantel, ne, mit so einem bestickten Drachen drauf. Ja, der hat auch so, wie so Bumpmapping, nur halt kein, es war halt so gefaked, so Schatten und so. Ja. Das war Hammer. Falten. Und der stand immer aufrecht, hat nie eine Miene verzogen, hatte, glaube ich, so, hat er nicht so eine Narbe auf der... die eine Narbe. Das konntest du ja auch sehr gut, da gab es ja auch das Shenmue Passport Disc, was mit dabei war, die Charaktermodelle, die du dir einmal angucken kannst, weil es einfach vom Aufwand her so war. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Okay. Ja, also Landi kommt und dann bringt er den lieben Papa einfach um. Ja, ja, und man kriegt es gerade noch so mit. Man kriegt es gerade noch so mit, kriegt noch einen in die Fresse so. Ja. Ne? Und was jeder Sohn eines großen Karatekämpfers da macht, Rio schwört auf Rache. Ja? Rio sagt, okay, mein Vater ist jetzt tot, ich habe keinen Bock mehr so auf Schule. Geht's nicht. So geht es nicht, ich habe keinen Bock mehr auf Schule, ich kacke auf meine Freundin, ist mir alles scheißegal. Ich gehe jetzt auf... Im übertragenen Sinne gesprochen. Jawohl, brauchst du nicht so gucken. Hey Gregor, du, hey. Ja, warum nicht? Whatever works, ne? I don't judge. Nein, ja, genau. Ja. Also, auf jeden Fall, Rio Hazuki will dann Rache nehmen. Rio Hazuki geht auf dem Rachefeld zu. Ja. Ich habe nur eine Frage gerade. Mir fällt es gerade ein, wenn ich das so mit euch zusammen nochmal durchgehe. Man hat im Intro, man läuft hoch und so und kriegt das dann mit. Und wie geht's denn dann weiter? Man ist betäubt und wacht auf und alles ist so normal. Keine Beerdigung, man hat nichts. Diese Person, die weibliche Person, die noch da am Start ist, das ist ja eine Haushälterin. Ist ja nicht die Mutter oder so. Das habe ich am Anfang nicht verstanden. Ich dachte immer, sie ist die Mutter. Warum ist die so unbeteiligt? Dein Mann ist gerade verreckt, so ungefähr. Aber es ist so... Ja, stimmt. Es gab keine richtige Beerdigung. Nee, weil eigentlich wird das gut nicht passen, finde ich. Auch keine Polizei, auch kein gar nichts. Nee, gar nichts. So, irgendwie, vielleicht haben die ihn ja einfach hinten verscharrt irgendwo. So in der Arztwelt wird das ohne Polizei gelöst. Also ich glaube, in der Geschichte geht es, ich glaube, 4 Tage später oder so geht es dann richtig los. Also liegt immer noch im Dungeon verwiesen. Rottet da so allmählich vor sich hin. Wach auf. Da war doch was. Man kommt ja als Ryo Hazuki, ne, Gregor, wie du schon gesagt hast, kommt irgendwie, hetzt zu diesem Dojo, kriegt mit, wie Landi von seinem Vater so ein Stone Mirror, so ein Stein, genau, Spiegel einfordert. Er will irgendwas haben. Ja, genau, ich glaube, was der Phoenix Mirror oder was? Der Phoenix Mirror, auf jeden Fall. Also man weiß als Spieler auch überhaupt nicht, worum es geht. Man kriegt halt nur mit, dass da dieser böse Landi seinen Vater gerade richtig verdrischt nach allen Regeln der Kunst, am Ende sogar tödlich verwundet, weil er irgendwie was von ihm haben will. Und man versteht überhaupt nicht, man kennt diesen Landi nicht, man weiß überhaupt nicht, inwieweit der Vater mit diesem Landi zu tun hat oder worum es da eigentlich geht. Man weiß nur, Landi kam, hat einem Vater den Arsch versohlt und ist jetzt weg. Und 4 Tage später irgendwie wacht man auf, nachdem man auch nochmal einen auf die Glocke gekriegt hat. Und der Sohn, der nicht mal die Hälfte kann von dem, was der Vater kann, ist auf Rache. Ich mir die ganze Zeit beim Spielen, ey, du kriegst so auf den Sack, wenn du den Landi endlich mal triffst. So. Das, ohne Scheiß. Du hast keine Chance. So. Ich habe ja nicht mal gegen normalen Leuten keine Chance. Du hattest das Gefühl, du steuerst ihn in Richtung Tod einfach die ganze Zeit. Ja, ist auf jeden Fall ein... Aber ich find die Entscheidung eigentlich ganz clever, so wie sie es gemacht haben, dass man mit diesem quasi Cold Opening dann dort reingeht. Einfach, weil es den Spieler auf die gleiche Situation wie dann Rio als Spiel, also den Spieler mich, wie den Charakter dann eben setzt. Das Einzige, was du wirklich wissen musst, ist eben, jemand hat deinen Vater umgebracht und du hast keine Ahnung, warum. Und das ist ja auch dann der Sinn des Spiels. Du musst dann eben nach und nach Hinweisen suchen und wo befindet sich Landi, warum ist das passiert, was hat es sich mit diesem Phoenix Mirror auf Man sich? Ist ja wirklich ständig auf der Suche in Shenmue. Also man ist ja, so das generelle Ziel ist natürlich Landi finden, aber kann man so viel schon sagen, in beiden Teilen findet man ihn erstmal nicht, sondern man kommt immer näher, aber eben ist dann leider doch noch nicht da. Och, da ist er wieder weg. Ich dachte wirklich so am Ende von Teil 2, dass da noch eine Konfrontation mal kommt. Aber ich dachte es auch, man wartet klar, und natürlich. Sie kommt nicht. Das finde ich aber auch ganz geil eigentlich. Weißt du, der Auftritt von Landi ist halt schwer zu toppen. Und wenn man dann gegen ihn kämpfen würde und verlieren würde, weil es muss ja noch einen dritten Teil geben, dann würde er so als Spielfigur im Spiel irgendwie, weißt du, dann prügelt da und macht dreimal denselben Tritt und wirkt nicht mehr so cool und bedrohlich, wie er ist, wenn alles, weißt du, genau, im Film vorberechnet ist. Er kommt natürlich im Gespräch in Vorland, die dann eben, und da kriegst du eben mit, was für ein Badass der Alter, der ist mega Badass. Ja, klar. Ne? Und das brauchst du eben nicht wirklich nochmal zeigen, weil am Anfang hast du schon gesehen, er hat mit zwei Handgriffen deinen Vater umgenietet, ne? Und von jeder spricht mit Angst über ihn dann. Oh Gott, Landi, nee, dann lass die Finger besser davon. Warum heißt das Ding eigentlich Phoenix Mirror, wenn es gar kein Spiegel ist? Das habe ich nie verstanden. Nee, es ist so eine asiatische Geschichte. Ja, genau. Ja. Das sind wirklich, also ne, ich dachte, das hat mich auch verwirrt, dass sie immer von so einem Mirror gesprochen haben. Aber eigentlich ist das nur so eine verzierte, gravierte, so eine Steinschale irgendwie. Hat so einen roten Edelstein in der Mitte und so einen eingravierten Steinplatte, die Phoenix. Dann zweigeteilt war in den Phoenix Mirror, und mir ist das andere jetzt entfallen, was es jetzt war. Dragon, glaube ich. Dragon Mirror war der zweite. Mirror und sowas. Ja, das auf jeden Fall, also es ist jetzt kein klassischer... Wenn du die zusammengepackt hast in diesem Yin und Yang Stil und sowas, hat es dann eben so eine runde Schale ergeben. Und es geht also magische Artefakte und nicht um Spiegel. Klassisch spirituell irgendetwas, und das ist eben, was anscheinend der Vater wohl von Ryo dann damals entweder entwendet hat oder mitgenommen hat, und Landi ist auf der Suche danach, und es ist anscheinend so wertvoll, dass er den Vater umgebracht hat. Genau, und hier, von wegen Landi, mich hat er so ein bisschen an Bill aus Kill Bill 1 erinnert. Also kommt eigentlich nicht wirklich oft vor, aber dadurch, dass man quasi immer nur von ihm hört und versucht ihm, also man ist ja immer einen Schritt hinter ihm. Ja. Mhm. Ist das so eine überlebensgroße, mystische Gestalt. Also irgendwann ist Landi allein das Wort, weißt du, da fängst du an zu zittern, boah. Genau, dann Landi war hier. Jetzt ist er schon wieder weg. Genau, ich fand's immer so besonders, du hast das Spiel dann gespielt und da warst du mal 10 Stunden, hast dich um andere Sachen gekümmert, einen Quest gemacht, und dann kommt wieder ein Hinweis auf Landi. Mhm. Und dann gibt's schon wieder diesen kleinen Schau, oh scheiße, jetzt was kommt jetzt? Und wo wir gerade davon, also die, haben wir ja gesagt, die große Einstiegsszene im Dojo, wo der Vater dann ins Gras beißt. Ich glaube, das war für euch dann wahrscheinlich auch, also schon ganz am Anfang so ein Magic Moment, weil man das von der Inszenierung her und auch von der grafischen Qualität her, also natürlich muss man, wenn man das heute nach fast 10 Jahren sieht, muss man Abstriche machen. Ja. Zugeständnisse, ganz genau. Aber damals, ich war völlig weggeblasen. Ich saß so vor dem Dreamcast und hab den Anfang von Shenmue gesehen, diese detaillierten Gesichter, und jede Figur sah wirklich anders aus. Du hast halt die Texturen gehabt von der Kleidung, wie die sich bewegt haben. Das war wie ein Film aufgemacht. Also allein dieser mehrminütige Kampf von dem Vater gegen Landi im Dojo, das hat mich so umgehauen. Es ist immer noch geil. So. Also, da kannst du dran maulen, von wegen, die Texturen sehen nicht mehr so toll aus und die Figuren ein bisschen blockiger. Das ist alles ziemlich egal, weil einfach von der Inszenierung und vom Aufbau her. Und es eben auch das, also das war einer der großen Selling Points, egal wie das Spiel eigentlich gewesen ist. So, jeder hat sich ja erstmal geholt, weil das sollte hier das Ding sein, was die Technik im Videogames und den Aufwand, der dort reingeht, einmal nochmal über eine Stufe bringt. So wie du bei PC-Spielen dann immer das Spiel hast, weswegen du deinen Rechner aufrüsten musst. Das sollte eben das sein, wo du jetzt sagst, das ist die neue Referenz. Mhm. Und das war es damals auch. Also Shenmue auf dem Dreamcast sah besser aus als jedes Spiel, das damals auf dem Markt war. Hatte einen unglaublichen Aufwand eben drin gehabt, dass du dort nicht nur wirklich aufwendige Motion-Capture-Cutscenes hast und sowas. Du hast jedes Gespräch, jeder kleine Fetzen, der dort war, mit den teilweise 100-200 Personen, die dort rumlaufen, war vertont. Natürlich mit einer relativ, sagen wir mal, okay Synchro teilweise auf Englisch, um das mal so auszudrücken. Ein bisschen dumpfer hat sich's angehört, damit das alles auf die GD-ROMs dann da drauf passt auf dem Dreamcast. Aber du hattest wirklich so eine realisierte Welt mit unterschiedlichen Charakteren, mit super aufwendig gemachten Charakteren, die jeder eine Persönlichkeit hatten, die jeder, auch speziell, wenn wir über das Spiel selber zu sprechen kommen, einen eigenen Tagesablauf haben, der dort dementsprechend passiert. Und den Aufwand, den Shenmue dort gebracht hat, der dich mit dieser Einstiegsszene sofort drauf eingestimmt hat, den hatte eben kein Spiel. Und das hat dich gleich gepackt von Anfang an, dass du es eben dann mal kennenlernen wolltest, mal sehen, wie das dann dort alles gemacht ist. Da hat man sofort gesehen, warum eigentlich 70 Millionen Dollar da verbrannt wurden, um so ein Spiel zu entwickeln. Das ist also natürlich echt schon eine Stange Geld, aber wie gesagt, also wenn man Shenmue reingemacht hat, hat man sofort eingesehen, dass das nicht für 2,50 Mark das kann nur Sega machen, dass sie einfach so viel da reinballern. Ja. Das ist aber was echt Schönes. Was du gerade gesagt hast, das ist ja halt das Geile nach dem Tod des Vaters. Ne? Wie gesagt, irgendwie, ich glaube, es sind, glaube ich, 4 Tage später, irgendwie man erholt sich da von dieser Prügelei und wacht auf. Und dann entspinnt sich ja eigentlich im Grunde eine relativ klassische Detektivgeschichte. Also man zieht wirklich los und versucht, Hinweise darauf zu finden, wer Landi ist, wo er ist, was das alles soll. Man will ihm halt auf die Schliche kommen, hat keine Ahnung von nichts, worum es hier geht, was das Big Picture dahinter ist, und macht sich dann halt auf die Suche nach Indizien. Also man muss mit Leuten reden, man wird von A nach B geschickt. Ja, ich weiß es nicht, aber frag mal den da hinten. Und der Das passiert extrem oft, dass man eben von einem zum nächsten, zum übernächsten geschickt wird, obwohl man eigentlich nur zwei Sätze Antwort braucht. Ja, aber das ist gut, das hatte Spiel. Genau, ich habe auch das Gefühl gehabt, das soll einmal so, um zu zeigen, sollte das so drin sein, eben, ey, wirklich, da hat auch jeder eine Relevanz, der dort ist oder kann dir eine Relevanz haben. Einfach, das sind nicht einfach nur Statisten oder Gesichter, die dort hinten rumlaufen, weil die geben dir dann auch wirklich Hinweise und haben leicht personalisierte Antworten, dass du erstmal mitbekommst, was für ein Universum das ist. Und wie du schon erzählt hast, Wolf, das war im Grunde, wenn man es wirklich runterbrechen will, eigentlich so eine Art Grafik-Adventure, wenn man es so zusammenfassen will, ne? Das natürlich extrem auf, naja, nicht so klassisch Point-and-Click eben ist, sondern extrem aufgeweicht und mit anderen Features versehen wurde, dass ein anderes Erlebnis drauf wird. Sega hat das, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, Free genannt. So, wofür steht nochmal Free? Free war das neue Genre, was Shenmue quasi geschafft hat, und es steht Free für Full Reactive Eyes Entertainment. Das ist wieder so eine Floskel, Alter. Was für ein Glück, dass das alles zusammenpasst, dass das dann am Ende Free ergibt. Genau, wer hätte das gedacht? So ein Zufall. Ich glaube, irgendjemand bei Sega hat so verschiedene Worte irgendwie so mal auf dem Board geschrieben, weißt du, und da musste sich jeder mal Gedanken machen, was das für eine Abkürzung sein könnte. Wahrscheinlich stand da auch Great oder... Genau, und dann können wir uns irgendwas überlegen. Oder Hyper. Und das konntest du dir im Vorhinein eben nicht vorstellen, was es sein kommt. Die haben diesen Free-Begriff natürlich schon auch x-fach durch Zeitschriften und Videos. Was ist Full Reactive Eye Entertainment? Ich meine, was für ein Schwachsinn soll das denn sein? Ja. Vollständig reagierende Augenunterhaltung. Toll, Augenunterhaltung. Das ist an sich nicht. Spielst du wieder Videospiele? Nein, Mama, das ist Augenunterhaltung. Augenunterhaltung, Mann. Oh. Ja. Klatsch. So müssen wir mal Game One umbenennen. Das ist dann Augenunterhaltung, finde ich auch sehr gut. Ja. Aber dieser Begriff Free ist natürlich. Dieser Begriff ist natürlich ein Kunstkonstrukt. Im Grunde aber ist es steht eben, schon für irgendwas. Es steht eben für irgendwas, dass du im Grunde eben ein Graphic Adventure hast, die Suche nach deinem toten Vater und nach dem Mörder deines toten Vaters, Entschuldigung. Ich weiß, der liegt immer noch im Dojo. Der liegt im Dojo wahrscheinlich. Muss ich mal wieder dort. Wir räumen den jetzt hier mal auf. Oh, nee. Und das dann eben reingemixt wurde mit, wo du die Wurzeln als Wirtschaftsleiter-Rollenspiel dann auch noch gesehen hast, mit einem richtigen Kampfsystem aus einem, wie in einem Prügelspiel eben, dass Ryo natürlich als Martial Arts Sohn, der Landi ist natürlich ein schwerer Bursche und chinesische Mafia und so weiter und so fort und hat natürlich auch seine Handlanger und bei der Informationssuche gerät Ryo auch ständig dann mit denen aneinander, weil der auch sehr hitzköpfig dann teilweise reagiert. Ne? Aber also, er wird auch permanent alle 2 Meter von irgendwelchen abgerissenen Gestalten da blöd angemacht. Also da kann er nicht in irgendeine Bar gehen oder mal um die Ecke, ohne dass so typische 80er-Jahre-Bullies mit einem Ghetto-Blaster auf der Schulter ihn über den Arm, was willst du sehr hier? Gut. Und wenn du hier vorbei willst, musst du $500 zahlen. Genau, Seemänner mit dann Ringelpullis und so weiter, ne, und die dann gebrochenes Japanisch, natürlich im Original gebrochenes Japanisch, aber in der englischen Synchro hast du dann eben, hey you, I will kick your ass. Auf jeden Fall, dieses Free-Ding, also wie gesagt, der Begriff ist natürlich so ein Kunstkonstrukt da jetzt, aber es ist in der Tat so, dass Shenmue eigentlich so ein eigenes Genre für sich war. Ja. Das ist nämlich auch einer der ganz großen Punkte bei Shenmue. Also Shenmue hat natürlich, also bis heute spaltet es ja die Fangemeinde, so Leute wie wir verehren das abgöttisch und packen das jedes Mal in unseren Lieblingsspielen ganz weit nach oben. Genau. Und andere können es bis heute nicht nachvollziehen, was an dem Spiel so geil ist. Die sagen, es ist zu langweilig, da passiert irgendwie nichts, man rennt nur rum, man muss Leute befragen, noch mehr Leute, dass man sich einlassen muss. Genau, es ist aber auch ein Spiel, wo wirklich auch mal eine Weile nichts passieren kann. Absolut. Wo dann aber auch wirklich eine Belohnung kommt in Form von einer geilen QTE-Sequenz, einem guten Kampf. Dann gab es irgendwie, es gab ja wirklich eine Menge Highlights in beiden Shenmue-Teilen. Auch der Kampf gegen die, ich glaube, 100 Leute war es oder so. Der 70-Man-Battle. Ja, also weißt du, es gibt echt so Highlights, wo du sagst, okay, das habe ich in keinem anderen Spiel bis zu dem Zeitpunkt gesehen und da ist ständig sowas. Das ist schon, aber dazwischen sind oft, empfand ich auch so ein paar Phasen, die einem ein bisschen auf den Nerv gehen, weil sie so lange langwierig sind. So dieses von A nach B nach C. Genau, wenn du so das zum dritten Mal gemacht hast, wegen einer blöden Frage, die du ja fast selbst beantworten kannst. Ja. Wenn du eigentlich nur quasi den nächsten Event triggern musst, sozusagen. Und das nervt manchmal. Aber mein Gott, alle Spiele haben sowas. Damals war das ja auch noch experimenteller. Heute ist ja alles durchgestylt von A nach B, dass du auf jeden Fall keine 15 Minuten und weißt du, irgendwas hast, was dir nicht gefällt, sondern es ist so durchgestylt und getestet und alles. Ja. Und das war halt noch was anderes so. Eben genau, und das Besondere bei Shenmue war ja wirklich, was du auch schon gesagt hast, Gregor, dass da versucht wurde, eine wirklich in sich geschlossene und kohärente virtuelle Welt zu erschaffen. Also ja. Das ist mittlerweile irgendwie auch so ein bisschen abgelutscht, das ist bei GTA der Fall, aber bei Shenmue war es halt schon dadurch anders, dass, wie du schon gesagt hast, dass wirklich jede Figur, die in beiden Teilen auftaucht, wirklich jeder einzelne Charakter, und das müssen am Ende mindestens 300, 400, 500 Leute gewesen ungefähr sein, ja, ja. Hat eigene Texturen, ein ganz eigenes Gesicht, eine eigene Sprachausgabe, also jeder Fetzen Dialog ist vertont, das ist nicht wie bei GTA, dass da irgendwie sich irgendwann die Character Models wiederholen, wenn man mal darauf achtet. Ich meine, ist ja auch völlig legitim, also ja, ist ja nicht verwerflich, ja, man will genau. Ja ein bisschen was auf dem Screen haben, aber bei Shenmue war es wirklich so, dass jede einzelne Figur eigens programmiert wurde. Ich habe gelesen, gemacht wurde. Ich habe gelesen, die haben vorher für jede Figur so ein kleines Knetmodell irgendwie gebastelt, an dem sich dann die Coder halten konnten. Also man merkt, was für ein unglaublicher Aufwand dahinter steckte, um so eine in sich geschlossene Welt zu schaffen. Und das hat in der Form zumindest, hat es auch bis heute nicht mal GTA geschafft, muss man ganz klar mal so sagen. Nee, es war so ambitioniert eben von dem Aufwand her. Du hast natürlich, wenn du es heutzutage rausbringen willst, wirst du wahrscheinlich am ehesten in diesen Open-World-Kategorie dann reinfallen. Eben einfach durch die Struktur, wie es jetzt aufgebaut ist. Aber dadurch, was du bei vielen Open-World-Sachen eben hast, die gehen natürlich auf das Maximum. Immer größere Welten, immer größere Städte. Wenn ich mich an GTA San Andreas erinnere, wo du einfach auf einmal einen kompletten Start bereisen konntest und so weiter. 10 Minuten übers Land fahren kannst und so, ja. Genau, aber bei Shenmue haben sie sich eben konzentriert auf eine relativ kleine Fläche. Also du bewegst dich dort eben innerhalb von so einer Kleinstadt mit 2, 3 Bezirken, plus dass du einmal den Hafen herausfährst, im ersten Teil jetzt speziell. Ja, ja. Aber dafür in diesen Teil so viel Aufwand reingetan hat, dass die diese Örtlichkeiten, dieses Yokosuka, wo das spielt, das gibt's ja tatsächlich in Japan, und die sind echt hingegangen und haben die Straßen abfotografiert und fast 1:1 nachgestellt. Natürlich in dem Sinn, wie es in den 80ern dort ausgesehen hätte, wo es ist. Ja. Und dass die Läden, die einzelnen Leute eben auch hier mit Knetmodellen gemacht wurden. Es gibt im Internet eine Seite, die werde ich dann auch verlinken im Artikel, das ist ShenmueDojo.com. Ah, kenn quasi ich, die große Shenmue-Fangemeinde, die dann noch fanatischer ist als der Durchschnittstyp, der dann Podcast drüber macht, die dort wirklich von jedem Charakter, von jeder Figur, die dort auftaucht, den Namen haben, den Tagesablauf. Sega hat für jeden, glaube ich, wirklich eine kleine Minigeschichte gemacht, warum das jetzt so ist oder was der dort ungefähr macht und so weiter. Dass du einfach so eine voll realisierte Welt, wo du, also die es eigentlich so geben könnte, wo die Leute dort ablaufen, und wenn du dorthin gehst, die du auch so kennenlernst, dass du dich auch wirklich heimisch fühlen kannst. Na, ich hab Shenmue 1 und Shenmue 2 mittlerweile so oft durchgespielt. Also natürlich, wenn ich es dann nach einigen Jahren immer wieder einlege, dann brauche ich erstmal ein bisschen, um zu gucken, aber dann weiß ich schon, ach ja, okay, wenn ich jetzt nach rechts laufe, da ist die Arcade und da ist der Fischverkäufer, der man dann kennt sich das, aus. Das hier macht. Und da kann ich nur meine Freundin abchecken, die vom Blumenladen steht. Und die Naomi. Genau, das ist Nozomi? Naomi? Nozomi. Nozomi, genau, Nozomi. Richtig. Rio, küss mich. Ich muss meinen Vater rächen. Ja, ich habe keine Zeit, ich muss diese Katze streicheln. Rio, ich habe keine Kleid an, ich muss meinen Vater rächen. Rio, musst du nicht für die Schule üben? Nein. Ich muss meinen Vater rächen. Hast du eigentlich einen Mann namens Landi irgendwo gesehen? Das war irgendwie echt so die klassische Unterhaltung bei Shenmue. Ich würde gerne eine Sache sagen, weil wir haben ja versucht, das Genre so ein bisschen aufzudröseln. Was damals wirklich, kann ich mich noch erinnern, in der ganzen Berichterstattung, in Zeitschriften und so ganz groß gefeatured wurde, und was aber im Nachhinein eigentlich für ein Arsch war, ist diese Möglichkeit, alles zu nehmen, alles aufzumachen, alles, weißt du, also ein Telefon nehmen und den Hörer drehen und sich alles angucken. Wie viel Geld und wie viel Aufwand da in Sachen gesteckt worden ist, die letztendlich wahrscheinlich keiner sich angeguckt hat, weil das machst du ja am Anfang mal. Das machst du am Anfang. Dann aber nicht mehr so. Genau, wer öffnet denn jede Schublade? Das dauert komplett, doch viel zu lang. Das komplette Haus habe ich mir angeguckt zum Beispiel. Genau, Anfang, klar. Das eigene Haus, ja. Das ist geil, ja. Mal hier, auch, hier und gucken, und da auch gucken. Bei dem ganzen Realismus, dass ich selbst das kleinste Streichholz in die Hand nehmen kann, aber Rio dann vor der Toilette steht, als ob er keine Ahnung hat, was dort passieren kann. Ja? Er isst ja übers ganze Spiel gar nichts und trinkt auch nichts. Hallo, und geht auch nicht auf die Toilette. Er schläft monatelang in denselben Klamotten. In denselben Klamotten. Ja. Er schläft in den Klamotten. Das ist schon sehr strange. Das ist übrigens auch ein Punkt. Falls jemand da draußen Shenmue wirklich noch nie gespielt haben sollte und jetzt im Kopf sowas wie GTA in Japan der 80er vor Augen haben sollte. Das war es nicht schon deswegen. Nee, nee. Also Shenmue hatte so ein paar Features, die glaube ich auch nicht jedem gefallen haben. Unter anderem zum Beispiel, dass deine Figur jeden Abend um Punkt, ich glaube 23:30 oder 23:30 nach Hause musst. Also du konntest nicht, wie heutzutage es völlig üblich ist in jedem Rollenspiel, in jedem GTA, die ganze Nacht irgendwie da rumlaufen. Irgendwann hat deine virtuelle Uhr gepiept und geklingelt. I gotta go home. Ja, und du musstest dann, also dann wurde es halt schwarz, wenn du nicht gegangen bist und bist dann in deinem Zimmer, bist dann wieder eben wieder zu dir gekommen und du musstest jeden Abend schlafen gehen. Ja, es hat nicht so ganz, man hat seine Sachen gar nicht mehr geregelt gekriegt meistens zeitlich, weil man irgendwie, ach nee, shit, das schaffe ich heute nicht mehr, muss ich morgen machen. Also so. Ja, eben das war eine der Sachen, an die man sich gewöhnen muss, dieser enge zeitliche Rahmen, weil eben wie das ist ein Feature eben, was ich jetzt auch wirklich nicht sehr oft benutze. Du hast bei Rollenspielen natürlich eine Uhr, die mitläuft, ne, und das so ungefähr dann sagst, so und so viele Tage sind vergangen und der Zeit, da habe ich den Quest gelöst und so weiter, aber das komplette Abenteuer, obwohl es eigentlich so relativ frei war, also du musst natürlich gewisse Ziele erreichen im ersten und zweiten Shenmue, du musst die Leute finden und dann musst du, weiß ich, das Schiff erreichen oder sowas, da hast du aber um das zu schaffen, ungefähr da hast jetzt du guckt nicht alle der Frau hinterher, sondern es ist wirklich schlimm, ey, wie die Tiere im Käfig. Ja, man merkt keine Aufmerksamkeit. So. Ich hab die letzten zwei Sätze von Gregor habe ich gar nicht mehr gehört. Jetzt, worüber habe ich geredet? Die Zeit, die dann dort eben ist, dass du eben so, du hast zwar mehrere Monate Ingame-Zeit sozusagen, um dann dein Abenteuer zu erfüllen, du hast nicht gesagt, also es wird nicht gesagt, an dem Tag wird das gemacht, an dem wird das, sondern du machst dir ungefähr selber deinen Zeitplan und es läuft immer eine Uhr mit. Ja. Jedes Mal, wo du was machst. Es gibt sogar ein schlechtes Ende quasi, wenn man es zeitlich nicht schafft. Genau, so, das habe ich nie gesehen, aber ich auch nicht. Ich hab's irgendwann mal, man kann es erzwingen mit so einer, gibt's ein Event, wenn du den verpasst, dann geht sozusagen innerhalb von 30 Sekunden kannst du einen Tag nach vorne springen lassen, weil das dann nochmal versucht. Wenn du es oft genug machst, dann kommt, glaube ich, Landi und bringt dich um. Man muss aber auch sagen, also um das schlechte Ende zu sehen, muss man sich aber wirklich schon extrem viel Zeit lassen. Genau, entweder, also, ja, entweder man hat so einen großen Zeitrahmen im ersten Teil von Shenmue, dass es eigentlich, ich sag mal, fast unmöglich ist, dieses Zeitlimit zu überschreiten. Also es ist schon sehr, sehr großzügig gesetzt. Eben, und innerhalb dieser Story, die du natürlich dort innerhalb dieser Zeit ablaufen musst, du hast natürlich auch deine Termine, um 19 Uhr muss ich dort sein manchmal, weil dort tauchen dann die Sailors dann auf, die ich dann bequatschen muss. Oh Gott, dieses Musikvideo. Ja. Wie heißt das nochmal? Have you seen any sailors? Müsst ihr unbedingt mal auf YouTube suchen, gibt's ganz große Musikvideos. Aber das ist ja genau dieses Element mit der Zeit. Also natürlich dadurch, dass du halt, dass dir die Zeit einen gewissen Rahmen vorgibt, unter anderem, wie wir gesagt haben, dass du halt jeden Abend, halb elf oder halb zwölf? Halb elf ist. Halb elf hast, glaube ich. Das reicht ja auch für 17-Jährigen, ich bitte euch. Ja. Eben, das ist der Punkt. Ja. Also mittlerweile bei GTA hat man sich völlig dran gewöhnt, dass man, wenn man lustig ist, quasi wochenlang irgendwie da durch die Stadt ziehen kann und da Unfug anstellen kann. Bei Shenmue geht das nicht, ne? Man muss sich halt an gewisse Verpflichtungen halten. Aber dadurch, dass man eben nicht komplett frei ist, finde ich, hat es für mich immer noch etwas einen realistischeren Ton. Also, deine Figur, Ryo Hazuki, hat halt so gewisse soziale Verpflichtungen, nämlich irgendwie irgendwann auch mal nach Hause zu kommen, Leute zu treffen zu einer gewissen Zeit. Also man kann eben nicht da irgendwie lustig das ganze Dorf auf den Kopf stellen, wenn man Bock hat, anders als bei GTA. Man muss sich halt so an gewisse Regeln innerhalb der Gesellschaft halten. Das finde ich ganz interessant. Um deinen Rachefeldzug quasi wirklich dann auch durchziehen zu können, da hast du eben, also später bei Shenmue 1 und bei Shenmue 2 sehr ausgeprägt, dass du dir zum Beispiel einen Nebenjob holen kannst. Ja, wollte ich gerade sagen. Und dann auch geregelte Arbeitszeiten dort. Kann man nicht was sagen? Es gibt sicher auch davor schon Spiele, in denen man Jobs nehmen musste, aber das war auf jeden Fall das, was mir am ehesten im Gedächtnis geblieben ist, dass es eben so bizarr ist, dass man plötzlich in einem Spiel einen Job annehmen muss und den nicht nur so Minigame-mäßig zweimal macht, sondern dass man den wirklich effektiv eine Woche lang machen Morgen muss. So und ungefähr. Die dann auch so aufgebaut sind, dass du entweder die Drögigkeit eines solchen Jobs mitbekommst, weil im ersten Teil bist du dann Gabelstaplerfahrer. Ja, ne, der mega dann langweilig im Grunde, aber es macht trotzdem auch Spaß, so dieses Fahren. Ja. Da erzähl ich auch immer gerne wieder die Geschichte vom Staplerfahren. Ich habe das mal dann, also nach dem x-ten Mal Shenmue durch, spielen. Dann war ich wieder an der Szene, wo man dann Gabelstapler fahren muss. Und das macht man eben wirklich über mehrere Tage dort hinweg, dass du es mindestens 15, 20 Mal oder so hintereinander dann machen musst. Und ich habe es dann einmal so, ich habe es gespielt und ich gucke dann auf die Uhr und ich habe damals nachmittags gearbeitet, ja, und ich habe da schon gesagt, ah nee, ich spiele noch mal ein bisschen weiter, ne, ich habe keinen Bock oder heute. Und dann ist mir klar geworden, scheiße, also ich verzichte jetzt auf Arbeit, um zu spielen, wie ich arbeite. Ja, das ist ein interessanter Effekt. Da habe ich auch eine tolle Geschichte, die erzähle ich immer wieder gern. Und zwar ist das ein Kumpel von mir passiert. Der ist eine faule Sau, muss man dazu sagen. Also so Arbeit und so ist gar nicht so sein Ding. Und der hat bei Shenmue 1, bei dieser Gabelstapler-Nummer, irgendwie ein Event nicht getriggert. Das heißt, normalerweise machst du ja deine Arbeit und nach 10 Mal oder so läufst du von A nach B und dann wird das nächste getriggert. Und der ist irgendwie, hat das geschafft, dass er eben so immer seine Tour hatte und gar nicht in diese Area gekommen ist, wo dieser Event getriggert wird. Das heißt, er hat einfach permanent gearbeitet und hat sich gefragt, warum geht's nicht weiter? Warum geht's nicht weiter? Und er hat wirklich effektiv eine Woche lang hat er eine Woche lang jeden Tag 8 Stunden dieses Scheißspiel gespielt und hat sich immer gewundert, warum es nicht weitergeht. Hat irgendwann und das ist wirklich die faulste Sau der Welt. Aber virtuell hat er, weißt du, jeden Tag gearbeitet. Ja, der Ehrgeiz hatte ich gesagt. Ja, das ist echt. Aber stimmt, das ist wirklich ein lustiger Effekt. Im ersten Teil, ne, ist es eben das Gabelstaplerfahren. Im zweiten Teil musst du Buchstapel und dann also so Stapel. Man muss halt immer so Bücherstapel von links nach rechts tragen und dabei so das Gleichgewicht halten. Das waren ganz simple Minispiele eigentlich. Aber auch im zweiten Teil, man musste die Arbeit machen. Das war der erste Punkt, wenn du morgens aufgewacht bist mit deiner Figur, du musstest erstmal da 10 Minuten diese Bücher hin und her tragen. Genau. Also war nämlich genau dieser Effekt, den man irgendwie auch im echten Leben hat. So die Arbeit, die gehört einfach dazu. Man macht sie, irgendwie man hat eigentlich keinen Bock, es zu machen. Man ist auch froh, wenn es vorbei ist und hat so das Gefühl, so Arbeilt geschafft, so jetzt gehört der restliche Tag mir. Du musst mich beeilen, dass ich meinen ganzen Scheiß... Du kriegst noch genug Geld quasi dafür, damit du dann die Miete bezahlen kannst. Da kommen wir im zweiten Teil dann drauf zu sprechen, mit der veränderten Situation, dass du auch wirklich kein Geld mehr hast, Geld verdienen musst, Miete bezahlen musst und so weiter. Und dass du wirklich in diese gesellschaftlichen Verpflichtungen, die natürlich in einem Spiel normalerweise ausgehebelt sind, eben bei einem GTA musst du nie die Miete bezahlen, ne? Wenn du dann irgendwo eine Wohnung hast. Ja, ich muss sagen, bei Shenmue 2 habe ich die Miete geprellt dann. Man hat ja die Möglichkeit, abzuhauen ab einer gewissen Stufe. Man kann es machen, aber da kommt das dann eben mit dazu. Mach's gut, ihr Trottel! Tschüss! Kommt dann eben, traust du dich, die Miete zu prellen oder nicht? Je nachdem, der weiß, ob dann nachher nicht nochmal die großen Schläger kommen und dich dann verprügeln. Ja, das kann natürlich wirklich sein. Ja, für mich hat am Ende diese Tussi mit dem Motorrad gezahlt. Ja, wenn du sie geprellt hast, hat sie dir irgendwann gesteckt, dass sie für dich bezahlt hat. Die hatte ich aber auch gewollt eigentlich dort, ne? Ja. Ganz schlimm kurz vorher, da fragt sie Rio ja am Ende der dritten Disc, glaube ich, von Shenmue 2, hey, wir haben jetzt gerade mal Nachmittag Zeit, möchtest du mit mir ausgehen oder sowas? Und er, nein, möchte ich nicht. Nein, ich suche mal den Mörder meines Vaters. Und du denkst dir da, ich habe doch jetzt 5 Stunden, bis das Ding dort anfängt, ja? Da gehst du trotzdem vorbei und siehst, wie die dort im Café sitzt. Und eigentlich, wieso hat er vorher nicht Ja gesagt? Der kann ja auch nicht mal zu ihr hingehen. Und genau, er hängt. Das hängt ist übrigens auch ein interessanter Punkt. Also mittlerweile, man ist ja auch sehr dran gewohnt, dass es so typische, klassische Anti-Helden gibt. Also gerade bei GTA, man spielt ja immer Gangster. Und es sind immer so harte Knochen, so knallharte Typen. Und bei Shenmue ist es halt wirklich, das ist eigentlich, 19 ist er, glaube ich, so ein 19-jähriger Bengel, versucht seinen Vater zu rächen, ist halt sehr aufrecht, macht nie was Falsches, er raucht nicht, er trinkt nicht, er beleidigt keine Leute, du kannst auch bei Shenmue nicht irgendwelche Passanten verdreschen oder so. Genau Es gibt keine krassen Schießereien oder so. Also es ist ein sehr, Shenmue hat für mich immer etwas sehr Unschuldiges, finde ich. Also, er ist so ein Schwiegersohn. Ich meine, das könnte man dem ganzen Spiel natürlich auch ein bisschen ankreiden, dass die ganze Geschichte und die Charaktere darin, die sind schon sehr schwarz-weiß. Also es gibt die Guten, die sind auch wirklich, nie was Falsches. Es ist eine sehr klassische Martial-Arts-Story eben, die mit Stereotypen dann arbeitet. Ne? Aber also gerade das finde ich, das ist, fand ich immer sehr angenehm. Das ist nicht immer so ganz realistisch. Manchmal habe auch ich mir schon beim Spielen von Shenmue 1 gewünscht, dass man vielleicht doch mal, also man geht zum Beispiel, das hat mich sehr angesprochen, im ersten Teil ist man irgendwann bei so einem Tätowierer, weil man über den Tätowierer rausfinden muss, wo die Hafenarbeiter sich... Und da hätte ich mir auch gewünscht, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, irgendwie mir auch ein Tattoo zu holen oder irgendwie mal so ein bisschen aus dieser Schwiegersohn, ich muss meinen Vater Rechenrolle auszubrechen. Also sowas geht bei Shenmue nicht. Du bist halt in deinem Charakter bist du relativ auf diesen aufrechten, netten, sich immer auf der richtigen Seite des Gesetzes befindet. Man könnte natürlich sagen, er steht einfach unter Schock. Weißt du? Ja, ist deswegen so passend, weil er sehr, sehr lange unter Schock steht. Über ein halbes Jahr hinweg. Aber ich finde, das ist auch so eine... Aber er ist schon ein bisschen langweilig. Ist, also, ja, natürlich. Ja, das stimmt. Ja. Er hat wenig Ecken und Kanten. Es ist ein recht cleverer Grad, finde ich, in der Hinsicht. Einfach, natürlich hast du durch diesen Grad, den du an Personalisierung nicht machen kannst, Ja, da war wieder eine Frau. Klaus war die gleiche. Am Fenster vorbei. Den Grad an Personalisierung, die du nicht machen kannst, du wirst natürlich dann, wenn du als Rio dir Tattoos machen könntest und hier dann Leute verdreschen könntest, es wäre natürlich dann... Da würdest du das Spiel in die Ecke drängen, ne, und den Ablauf der Geschichte, der vielleicht dann den Ton und das Feeling dort untergraben würde. Man muss sagen, damals gab es ja auch natürlich kein GTA, es gab halt die ersten beiden Teile, glaube ich, und die zeigen ja schon so die GTA-Richtung. Aber dieses GTA 3 war 3 Jahre später. Genau, ungefähr. Also ja. Im Grunde war Shenmue schon, hat schon gezeigt, wie man es machen kann, diese glaubwürdige Welt und alles so, und hat viel schon vorweggenommen, was GTA dann halt natürlich, sag ich mal, perfektioniert hat und auch mehr auf GTA gedreht hat. Ja, also dieses Open-World-Ding hat im Grunde Shenmue auf jeden Fall auch schon so angereizt. So sehr ich GTA auch mag und das Konzept, und GTA 3 ist auch einer meiner All-Time-Classics, die dann gekommen sind, aber Shenmue ist einfach ein anderes Erlebnis von der Welt, wie sie es gemacht haben. Ein Punkt, auf den ich gerne noch mal zu sprechen können, du hast ja schon angedeutet, die Quicktime-Events. Die berühmten Quicktime-Events war damals eine ganz große Nummer. Damals war das echt groß, gell? Unfassbar! Und auch das Spiel, was den Begriff geprägt hat, natürlich. Ja, das stimmt. Quicktime-Events kennt ja mittlerweile jeder, ne? Wenn du eine Cutscene hast, die länger läuft und du quasi Action simulieren willst, ne? Dass du dann auch das Gefühl hast, du hast was zu tun, drücke A jetzt ganz schnell, sonst verpasst du es oder sonst ist es falsch. Und das waren so die Action-Events, die dann dort reingemacht wurden. Wenn du nicht gekämpft hast, dann hast du eben Events, du gehst in eine Bar rein und da kommt von hinten ein Schläger mit einer Bierflasche und will dir eine rüberziehen, und dann hast du eine halbe Sekunde Zeit, um auf den A-Knopf zu drücken, dann greifst du ihn und kannst ihn inklusive den Sound. Ja, werde ich nie vergessen. Sounds, die brennen sich jedem Shenmue-Spieler ins Gedächtnis. Also gerade diese Prügelszenen, das ist natürlich der Klassiker, die Quicktime-Events. Also man hat auch mal jemanden verfolgt und ist dann durch so eine Gasse gerannt und musste über Mülltonnen springen. Aber meistens war es doch so, dass man irgendwie in eine Gasse ging und da standen so 2, 3 Typen. Die haben blöd angemacht. Die wollten dir immer auf die Fresse hauen. Hatten mit dir nichts zu tun, aber so typische 80er-Jahre-Bullies. Hängen so rum, haben nichts zu tun, also pöbeln sie rum. Ja. Und das war so der Klassiker. Da kommt einer von hinten, will dich schlagen, drück schnell A und wie hebelst ihn dann über die Schulter und so. Ja, aber das muss man sagen, es war schon cool, weil es gab ja mehrere Arten zu kämpfen. Es gab diese Virtual Fighter Elemente, wo man eben wirklich selbst spielen konnte und sich von der Seite gesehen hat beim Kämpfen. Und dann gab es eben diese cinematischen Kinomomente, die halt so sein sollen, weshalb man sich ja diese QTEs dann überlegt hat, um eben... Oh, da ist der Buddy. Der Buddy-Man. Ja, Buddy. Buddy, wir reden hier von etwas, von dem du keine Ahnung hast. Ja, es geht um Asiaten. Ja, aber coolere als du. Asiaten sind gut zur Weihnachtszeit. Ja, jeder sollte einen haben. Jeder sollte einen auch holen. Willst du, setz dich doch. Bist du? Putz das, Meiling. Ja. Okay. Kannst du mir eigentlich mal einen Kaffee machen? Ja, ohne Scheiß, ich habe auch keinen mehr. Ja, bitte. Nein, das wäre ich nicht. Was fliegt denn hier davon? Oh, das ist der Faden. Genau, der Faden. Darf ich eine Sache sagen? Ja, oder wolltet ihr was? Nein, leider nicht, wir machen hier Podcast. Ja. und zwar... nicht mein Lieblingscharakter, aber was mir sich eingebrannt hat im ersten Teil ist, finde ich, kennt ihr sicher auch, ich habe nur vergessen, wie er heißt, der Hip-Hop-Typ mit seinem Bauchladen. Ach so, da. Also Mike, hieß er nicht Mike? Nein, der Nein. hieß... Also ein Schwarzer, ja, ein großer Schwarzer, ja, der mit den Dreadlocks, so, der Jamaika-Man, genau. Der dann Tom. Heißt Tom? Er hieß Tom, ja. Aber ja. Jetzt mal ohne Scheiß, wer war von euch Hamburg auf dem Fischmarkt und hat exakt diesen Typen gesehen? War schon mal einer da von euch? Ich war mal da, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Glaub mir, geh mal auf den Fischmarkt. Alle, die das jetzt hören und in Hamburg sind, geht mal auf den Fischmarkt. Da steht so ein Tom oder was? Exakt derselbe Nein. Typ. Der hat einen Wagen mit Kaffee und der steht da morgens um 4. Who wants a coffee? You want a coffee? I make you a coffee. Und der ist halt immer sehr, der wirkt halt wie auf Droge, aber ich glaube, der schnupft einfach Kaffee, bevor er morgens dann zur Arbeit geht. Das ist ja geil. Und der sieht so aus, der hat so Sprüche drauf, der hat diesen Wagen und der ist halt morgens um 4 schon mega gut gelaunt und hört Hip-Hop, genau wie der Typ, ja. Der war ja auch zu jeder Zeit. Genau, der hatte ja von seinem Laden und hat die ganze Zeit Musik getanzt. Ey, ganz im Ernst, ihr würdet euch totlachen, wenn ihr seht. Ihr müsst euch das nächste Mal, wenn wir auf den Fischmarkt gehen, ohne Scheiße, den wir auch eine Kamera mit. Ja, dann machen wir ein Foto. Dann ja. Das der ist auch echt bekannt, weil der halt jeden Morgen schon so völlig aufgedreht ist und halt 1A Kaffee macht mit seinen Maschinen. Der dreht da an 3 Rädern für 1 Kaffee, weißt du, so. und irgendwie überall, wie so in so einem Steampunk-Spiel, weißt du, so Final Fantasy 7 oder so, so ganz viele Sachen, wo er so rumdreht und am Ende kommt so ein kleiner Kaffee raus. Ja, wahrscheinlich bestimmt er da durch den Lauf der Welt. Und keiner weiß es, weil jeder denkt, er ist nur einfach so ein gut draufer Typ. Aber Wahnsinn, der sieht, Unscheiß, Gregor, du wirst an mich denken, wenn du den siehst, weil der ist exakt so. Aber diesen Tom kann ich mich natürlich auch erinnern. Und das ist, ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, die ich vorhin schon angesprochen habe. Also die Charakterzeichnung bei Shenmue, man kann dem Spiel einiges vorwerfen und das wäre so ein Punkt, die ist halt nicht sehr subtil. Nein, also, absolut. Also auch, dieser Tom-Charakter, das ist, also wer ihn nicht gesehen hat, müsst ihr euch vorstellen, das ist halt wirklich so ein schwarzer Sonnenbrille, Rasterlocken, steht immer neben seinem Laden, da läuft immer Hip-Hop aus den Ghetto-Blastern und er steht auch nicht normal da, wie jeder andere Mensch. Also auch während der Unterhaltung, er groovt so die ganze Zeit hinher und redet auch mit so einem heavy Jamaican Accent, so, ja, man, what's up, man? Also das ist halt so unglaublich klischeehaft. Und auch mittlerweile muss man schon ein bisschen drüber lachen, wenn man den Typen sieht. Und auch so klischeehaft verbaut eben ins Spiel, dass er dir später einen Move beibringt, der auf seinem Hip-Hop basiert. Ja, so Capoeira-Style. Die Leute bringen einem ja auch noch Moves bei, genau, früher oder später. So, man kriegt ja immer mal so einzelne Sachen beigebracht. Ja, das, da ist das RPG-Element, was noch verblieben ist eben von dem Ganzen, weil es hat nicht wirklich was mit einem Rollenspiel zu tun, das fertige Shenmue, aber du kannst deinen Charakter quasi durch Training für die Kampfszenen mit Moves ausbilden und du hast dann auch so dicke Leisten dann gehabt, wo du gesagt hast, diesen Move hast du ausgelernt, den kannst du perfekt durchführen und so weiter. Und das ist auch toll, man muss ja wirklich auf einen Parkplatz gehen, in irgendeinen leeren Park, also wirklich in Gegenden, wo man sagt, okay, hier kann ich trainieren. Dann wurde man gefragt, willst du trainieren? Und dann wurde man die Moves ausprobieren. Das war irgendwie war das alles cool. Also so, das hat einfach so gut zusammengepasst. Also ich hab das voll gerne gemacht. Und du hast dir auch absolut. Du musstest dir auch selber dann sagen, zum Beispiel, okay, ich könnte jetzt 2 Stunden noch in der Spielhalle herumhängen und dort alte Sega-Klassiker spielen, aber okay, ich werde wahrscheinlich morgen viel kämpfen müssen. Ich glaube, ich lege mal in dieser Woche mal ein paar Trainingseinheiten ein und gehe auf den Parkplatz um die Ecke. Du musstest dir deinen Tagesablauf trotz Rachefeldzug, trotz Arbeit, trotz Job und was dort ist, den musst du natürlich selber machen. Und das ist ja natürlich etwas, was du in wenigen Spielen wirklich in der Art hast, wo du dich auch wirklich verpflichtet gefühlt hast, da mal was reinzuholen. Scheiße, jetzt habe ich das Training schleifen lassen. Ich sollte mal wieder, sonst wäre ich eine fette Sau. Das ist auch so ein typischer Shenmue-Gedanke. Morgen werde ich wahrscheinlich viel kämpfen müssen. Ja. Das denkt man wirklich oft, wenn man Shenmue spielt. Ich gehe zum Hafen, das geht. Und dann dauert es meistens doch noch, bis man endlich dazu kommt. Es baut sich auch immer viel auf und braucht dann doch noch, bis es zum ersehnten Kampf oder was auch immer, zur Konfrontation kommt. Aber hat man das Gefühl, jetzt passiert es gleich und dann dauert es doch noch. Ja, dann dauert es. Muss man doch nochmal von links nach rechts, von A nach B. Nochmal irgendeine Info holen. Es ist eben sehr schön, wie die Höhepunkte dort eben ins Spiel gelegt sind, dass du natürlich nach und nach dem Landi immer näher kommst. Du findest innerhalb des ersten Spiels bewegst du dich eben in deinem Heimatdorf und bekommst damit, dass am Hafen wohl dann konkrete Hinweise dann dort sind. Und im Hafen findest du natürlich dann immer weiter raus, okay, Landi hat mit anderen chinesischen Importeuren dort irgendwas am Laufen. Toller Charakter, auch einer meiner Lieblingscharaktere aus Shenmue, Guizhang. Der ist es dieser Gollum? Der gescheitelte Sohn, oder? Nein, das ist der gescheitelte Sohn mit im Anzug, der dann mit dir kämpft. Okay, den fand ich auch cool. Der Sohn eines Importeurs am Hafen ist, eines chinesischen Importeurs, und du am Anfang nicht weißt, Freund oder Feind oder sowas, und das weiß man auch für längere Zeit nicht. Es gibt auch einen coolen Kampf zwischen den beiden, dann zwischen Ryu und Guizhang, aber es ist so der quasi erst Feind und dann Freund, mit dem man dann Seite an Seite kämpft. So die typische Martial-Arts-Geschichte. Auch, wollte ich sagen, typische Martial-Arts-Geschichte. So. Das Bild, wie die beiden so Rücken an Rücken stehen, um sich eben rum, weißt du, die 70 Leute. Das war so ein Gänsehautmoment für mich. Absolut. Moment. Ich bin auch ein richtiger Martial Arts Fan, alle Bruce Lee Filme damals vergöttert als Kind, Jackie Chan Filme alle in- und auswendig, und da ist es sowieso für mich wirklich so ein richtiger Magic Moment gewesen. Ja. Jetzt ist Badass Fight hier. Aber das ist ja gerade der Punkt, das macht ja auch, also zumindest für mich macht das schon immer so einen besonderen Reiz von Shenmue aus, dass auf der einen Seite das eigentliche Spiel ist ja nun wirklich, das ist ja sehr, sehr langsam, sehr ruhig. Also einer dieser Kritikpunkte, dass eigentlich relativ wenig passiert. Auf der anderen Seite, wenn es aber zu den Kämpfen kommt, dadurch, dass das Kampfsystem nämlich irgendwie ja mehr als deutlich von Virtua Fighter beeinflusst wurde, hast du ja erklärt, Gregor, woran das liegt. Aber das Kampfsystem, das ist dann wieder so, diese Kämpfe, die kommen so geil rüber. Also ich finde, die waren so eingängig, die haben echt Spaß gemacht. Du konntest mit einem Knopf ausweichen. Genau, es ist nicht so wie, jetzt mal ganz überspitzt ein anderes Beispiel, wie bei Final Fantasy, wo du in irgendwelchen Menüs rumklickst, jetzt machst du den Move und danach ist der Gegner dran. das war quasi echt so ein Mini-Prügelspiel. Also genau, alles in Echtzeit, du hattest eine Menge Moves, du musstest ausweichen, decken, immer wieder trainieren, deine Moves verbessern, die Kämpfe wurden immer schwieriger. Also die Kämpfe, die fand ich wirklich, die waren jedes, ich habe mich auf jeden neuen Kampf gefreut. Also auch wenn die Kämpfe an sich nicht immer wirklich story-relevant waren und natürlich sich irgendwie in einer gewissen Art und Weise schon wiederholt haben. Also du wusstest, da kommen die wieder drei Typen entgegen, machen dich blöd an, so, ey, was willst denn du hier? Und du wusstest, gleich gibt's wieder Fratzengeballer. Ja, aber das waren immer geile Kämpfe. Ich habe immer Bock auf den nächsten Fight gehabt. Eben, und es war die Progression, fand ich da immer ganz gut. Einfach, du hast ja Moves wirklich neu gelernt, du hast sie trainiert und bist auch besser geworden, weil das war natürlich jetzt eine Prügelspiel-ähnliche Engine, womit du dort gespielt hast. War nicht genau Wirtschaft, weil du dort eben teilweise gegen 5, 6, 7 andere Leute gleichzeitig gekämpft hast und deshalb, dass ich ein bisschen anders lagern muss. Ja klar, also ganz so komplex war es nicht. Aber du bist, also das war auch ein Ding, was du erst erlernen musstest, dass du vernünftig damit kämpfen kannst. Ja. Aber dann konntest du auch richtig reinhauen. Ja, und man musste wirklich, also es war auch notwendig, dass man besser wird. Es war notwendig, dass man diese Moves lernt. Es war nicht so, als wie in manchen anderen Spielen, dass man mit den drei Standard-Moves irgendwie durchkommt. Mhm. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass man möglichst viel braucht und die auch besser kann und lernt. Ja. Dass man eben, ja, in den Kämpfen einigermaßen, teilweise habe ich da kein Land gesehen. Also bin tatsächlich wirklich nochmal, bevor ich eine Stelle gemacht habe, auf dem Parkplatz und hab mir ein paar Moves beigebracht oder ein paar Schriftrollen gekauft oder irgendwie. Ja, genau. Und also das war wirklich teilweise sehr heftig. Ja, die ersten Punks hast du noch so weggeklatscht, aber dann kam irgendwann so der Erste, der auch angefangen hat zu blocken und auszuweichen und wolltest mit einem einfachen normalen Schlag punkten und dann auf einmal kontert der den und haut ihn mal so richtig auf die Fresse. Ja, speziell die eine Figur, die du kurz angesprochen hast, auch quasi als der Zwischenbösewicht durch, der Choi, der so wie so eine Art Gollum mit schlechten Zähnen. Oh Mann, der war schön eklig. Und gegen den du gekämpft hast in der Spielhalle und am Hafen und so weiter, der vom Skill-Level her eigentlich, den du nicht hättest schlagen können, ne? wenn du richtig reingebuttert hast und die Moves alle ausgelernt hast, dass du den ordentlich rein hast, den konntest du zum Beispiel auch schon vorher besiegen. Da musst du aber auch wirklich ein richtig guter Fighter sein, um das zu machen. Ne? Und das hat dir speziell in den Kämpfen gegen solche ungewöhnlichen Figuren, später im zweiten Teil mit Don Yu, was auch ein... Genau, das wollte ich sagen. Also die Kämpfe bei Shenmue, die haben mir immer unglaublich viel Spaß gemacht, dadurch, dass sie halt natürlich jetzt nicht so komplex waren wie eben bei Virtua Fighter und Konsorten, aber trotzdem quasi wie so eine Art Mini-Prügelspiel im Spiel. Also man musste die Moves lernen, man musste sie beherrschen, man musste immer wieder trainieren. Die Kämpfe wurden natürlich dann auch immer schwieriger. Und es hatte schon wirklich dieses, was du, Gregor, vorhin auch angesprochen hast, dieses Martial-Arts-Flair. Also wir alle sind so mit diesen 80er-Jahren Bruce Lee, Jackie Chan-Streifen aufgewachsen. Und dieses Feeling, das kam echt sehr, sehr gut in Shenmue rüber. Also dadurch, dass die Figuren teilweise auch sehr überzeichnet waren und sehr klischeehaft waren. Genau, also genau. Immer diese Bad Guys in irgendwelchen Alleys, so weißt du, so typische. Ja. Es war vor allem auch 80er eben. Ja. Es hat 86 gespielt. Man hat den Leuten schon an ihrem Gesicht angesehen, ob es die Guten oder die Bösen sind. Absolut, also es war alles nicht sehr subtil. Deswegen ist auch so eine Sache, finde ich auch eine recht mutige Entscheidung, das Spiel 1986 spielen zu lassen. Also das deutet ja schon darauf hin, wenn Sega den langen Atem und vor allem so viel Geld gehabt hätte, die Vision von Shenmue bis zum Ende zu führen. Wer weiß, wie weit geht es? Genau, das kann, also man kann sich ja sehr gut vorstellen, dass es vom Jahr 86 wirklich bis in die Gegenwart von der Story her hineingereicht hätte. Genau, stell dir vor, ein Ryu, der war so 17, 18, 19 zu der Zeit dort, der wäre eben jetzt 40 oder irgendwie sowas plus geworden als alter Großmeister, wenn er überlebt hätte, die Story und so weiter, da hätte sich sehr viel Freiraum geboten, um dort wirklich ein großes Epos zu spinnen, ne, dass das generationenübergreifend ist. Da war auf jeden Fall sehr viel angelegt. Also umso trauriger ist es, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir wahrscheinlich niemals Shenmue 3 spielen werden. Wir haben uns gerade eben, muss man dazu sagen, gerade nochmal den Trailer angeguckt zu der Online-Version von Shenmue, die aber nie wirklich gekommen ist. Nein, sie ist nicht gekommen. Shenmue 2 werden wir gleich mal im Detail kurz bereden. Nachdem das vorbei war, Ende 2001, war natürlich dann, ist das Spiel mit dem großen Cliffhanger geendet, ne? Und Sega hat auch angekündigt, wir werden Shenmue 3 irgendwann mal machen. Ja, also wir haben ja eh schon so viel Vorarbeit geleistet und wir müssen das ja auch abschließen. Ja, werden wir machen? Machen sie nicht. Haben sie dann irgendwann gecancelt und gesagt, nee, jetzt ist alles online, jetzt machen wir ein Shenmue-Online-Spiel, so ein MMO-Prügel-Mix-Gedöns, das nur in Korea rauskommen sollte. Was dann auch letzten Endes gecancelt wurde, sollte irgendwie dann Teile benutzen, die schon vorgebaut waren für Shenmue, und da sollte man sich dann quasi, dass du so eine vorgefertigte Welt eben hast, ähnlich wie sie durch künstliche Charaktere im Spiel aufgebaut ist, da solltest du eben dann teilnehmen können als einer dieser Leute, die dort herumlaufen, und dann wird's dort dann eben richtig abgehen mit Martial Arts. So, da sind wir wieder, oder besser gesagt, da bin ich wieder. Also jetzt nicht erschrecken. Jetzt werdet ihr für kurze Zeit weder Wolf noch Simon hören, weil wir hatten ein paar kleine Probleme mit der Aufnahme und ich musste leider so eine Viertelstunde ungefähr von unserem Gequatsche leider über den Jordan gehen lassen. Unglücklicherweise war dort ein paar interessante Infos jetzt hier drin, die die schönen Überleitungen gemacht hätten zu dem Zeug, was wir nachher bereden. Deshalb will ich jetzt kurz nachträglich zusammenfassen, über was genau wir gequatscht haben, damit ihr auch ungefähr eine Ahnung habt, wovon wir dann reden, wenn es soweit ist. Wir hatten gequatscht über Shenmue Online und ich hatte Simon und Wolf kurz nochmal ein kleines Video gezeigt, das auch jetzt in diesem Artikel hier verlinkt ist, wo Shenmue Online ein Trailer gezeigt wird, aber der hauptsächlich aus Rendersequenzen besteht. Und in diesen Rendersequenzen kann man Teile sehen, die wohl spekulativ natürlich, also es wurde noch nicht offiziell bestätigt, aber anscheinend sind da schon Szenen drin, die vielleicht in Shenmue 3 zu sehen gewesen wären, als da wären, wie zum Beispiel ein großer Showdown, der auf einem Schiff stattfindet, nochmal, das in einem Hafen liegt oder auf einem Hochhaus, treffen nochmal Ryu und sein Kumpel Ren, über den wir nochmal gleich zu sprechen kommen werden, mit den Landis Schergen dann aufeinander. Du siehst Shen Hua, wie sie in China auf einem großen Berg steht und dort im Himmel einen riesigen Drachen beschwört. Also das ist so ganz großes, abgefahrenes Zeug, was wir eventuell in einem Shenmue 3 gesehen hätten und was wir jetzt wohl leider nicht zu sehen bekommen, weil das gibt es nicht. Shenmue Online wurde ebenfalls gecancelt, also werden wir dort auch nichts in der Richtung sehen. Ich wollte es nochmal kurz zusammenfassen. Den Trailer oder besser gesagt dieses Video ist jetzt hier verlinkt in diesem Artikel, also schaut euch das einfach mal in Ruhe an. Ich mache jetzt nochmal kurz die Überleitung zu dem Zeug, damit wir wieder in den richtigen Podcast einsteigen. Also Shenmue 1 ging damit zu Ende, dass man am Hafen Hinweise gefunden hat, wo Landi ist. Der befindet sich nämlich nicht mehr in Japan, sondern hat sich längst aus dem Staub gemacht und ist nach Hongkong geflohen, oder besser gesagt nach Hongkong geflogen. Und da will man natürlich wieder ihn verfolgen. Und Shenmue 1 geht quasi dann damit zu Ende, dass Ryu Japan verlässt. Er kommt auf ein Schiff, wo er sich dementsprechend einmal eine Fahrt besorgt nach Hongkong von seinen mittlerweile befreundeten Handelskollegen, also dem Vater von Guizhang, der ihm dementsprechend ein Ticket besorgt, damit er mit der Fahrt rübergeht, und damit geht dann Shenmue 1 zu Ende. Die Fahrt selber auf dem Schiff erlebt man nicht, denn wenn Shenmue 2 losgeht, das nicht mal, ja, so ungefähr ein knappes Jahr nachdem Shenmue 1 rausgekommen ist, ist das schon auf den Markt gekommen in Japan, also das war dann ungefähr, ich glaube, Dezember 2001. In Europa und Japan, eine US-Version gab es damals auf dem Dreamcast nicht. Dementsprechend, man kann schon sehen, das Spiel war schon relativ fertig. Ist Ryu eben mit diesem Schiff nach Hongkong gefahren von Japan. Und am Anfang von Shenmue 2 kommt man in Hongkong an, am Hafen. Und was dazwischen passiert ist, auf dem Schiff, kann man auf der Xbox-Version von Shenmue 2, die später gekommen ist, als Comic-Version nachlesen, lässt sich freispielen. Es war nämlich mal angedacht, weil wir hatten ja davon drüber gequatscht, dass Shenmue als Episodic Content geplant war und Shenmue 1 war eben eine Ansammlung von bestimmten Episoden. Shenmue 2 ist dementsprechend auch eine Ansammlung bestimmter Episoden, die zu einem Spiel zusammengepresst wurden. Diese eine Episode, die auf dem Schiff spielt, auf dieser Schiffsfahrt, die ist nicht mehr realisiert worden, weil eben aus dementsprechenden Gründen, das hätte wohl in die Arbeitsweise, in dem Zeitrahmen, wie Shenmue 2 zusammengebaut wird vom Aufbau, wohl ein bisschen zu viel Manpower weggenommen, dort sich darauf zu konzentrieren, noch diese Schiffsepisode fertig zu machen. Dementsprechend, die Story, die es dort gibt, existiert. Die ist auch fertig gemacht worden. Auf dem Schiff trifft Ryu dort eine Mutter mit ihrem Kind und muss nochmal mit Choi, dem Gollum-Wesen, dort kämpfen. Das kann man alles in einem kleinen Comic nachlesen in der Xbox-Version, der sie freispielen lässt. Also die Geschichte ist da, nur wir sehen sie nicht. Wir bekommen nur mit, wenn am Anfang von Shenmue 2 Ryu auf dem Hafen ankommt, wird er nochmal von der Mutter und dem Kind angesprochen und die danken ihm für das, was auf der Fahrt passiert ist. Natürlich, wenn man die Story nicht kennt, weiß man nicht, was passiert ist, aber das findet man ja später nochmal heraus, wenn man es dementsprechend liest. Okay, kurz zu Shenmue 2. Shenmue 2, wie gesagt, kam 2001, Ende 2001 auf dem Dreamcast heraus, erst in Japan, dann in Europa. Es gab keine US-Version. weil sich damals schon Microsoft die Rechte hat exklusiv sichern lassen für den eventuellen Xbox 1 Port. Bedeutet also, die Amerikaner mussten mal ausnahmsweise, nicht wie so oft, weil normalerweise kriegen wir als Europäer die Spiele nicht, mussten auf eine US-Version verzichten von Shenmue 2. Also konnten wir Europäer uns dementsprechend freuen, eine Dreamcast-Fassung zu bekommen, die zwar keine englische Synchro mehr hatte, dafür hatte Sega anscheinend das Geld nicht mehr über. Dementsprechend haben wir englische Texte, japanische Sprachausgabe und ich glaube das Notebook, was man, in dem man Notizen gemacht hat, war auf Deutsch. Das war das höchste der Gefühle, was wir bekommen haben. Aber wir haben das Spiel immerhin noch bekommen. Und das Spiel dort, Shenmue 2, fängt quasi ja eben dort direkt an, wo Shenmue 1 aufgehört hat. Was man aber dann merkt, trotz des einem Jahres, das dazwischen liegt, haben sich die Leute bei Sega Gedanken gemacht, wie man das Spiel quasi verbessern, öffnen, anders machen kann. Ne? Und während Shenmue 1 in so einer kleinen, abgekapselten, ein kleines Dorf plus ein Hafen in Japan gespielt hat, bist du jetzt in Hongkong, der größten chinesischen oder besser gesagt britischen, damals britischen, in den britischen Kolonienmetropole, mit x-fach Stadtteilen und Hochhäusern und Apartments und Geschäften und Ladenstraßen und Einkaufszentren und so weiter und so fort, so zu einem riesigen Areal rausgeschmissen wirst, was dich auf einmal komplett überwältigt am Anfang. Ne? Du bist am Anfang in diesem Hafen und da wuseln schon ohne Ende Leute herum und da gibt es schon etliche Sachen zu entdecken, Jobs zu bekommen und so weiter und so fort. Und in der kleinen, ja, jetzt rede ich auch schon wieder 6 Minuten, ich hoffe, ich habe das gleich mal durch. Wolf, Simon und ich hatten uns noch kurz drüber unterhalten, über das eine Feature, was dort neu gemacht wurde, eben durch eine Sache, über die sich die Leute dort beschwert haben. Im ersten Teil musste man sehr viel warten, um bestimmte Termine und Appointments zu haben. Du bist irgendwo um 12 Uhr angekommen, hast aber um 18 Uhr erst einen Termin, also musst du 6 Stunden irgendwie die Zeit totschlagen. Jetzt haben sich die Leute bei dir gedacht, du hast so eine große Umgebung, so ein großes Areal, du könntest zwar mehr Zeug machen, aber wir geben euch die Möglichkeit, die Zeit zu überspringen. Kann man sich also einfach hinstellen mit Knopfdruck und dann wird die Zeit quasi vorgespult. Wir hatten uns drüber unterhalten, dass wir dieses Feature eigentlich ganz gut finden. Andererseits, ich persönlich habe es nicht so häufig benutzt, weil ich einerseits, natürlich ist cool, dass man dann nicht mehr warten muss, aber ich hatte die Angst, auch dort etwas zu verpassen, weil Hongkong jetzt als riesiger Spielplatz wirklich auch viel mehr Ansätze bietet, wo man einfach was entdecken und einfach was machen kann. Na, und von diesem Gedanken aus gebe ich jetzt mal gleich das Wort nach der Musik an Simon weiter, der die Punkte ausführt, was wir dann an Shenmue 2 so cool, so anders und so besonders fanden. Ne? Bitte nicht wundern, dass meine Stimme ein bisschen krächzig klingt, aber ich glaube, es ist noch vertretbar in dem Maße. Also bis gleich. Ja, also allein, man kann auch am Hafen sich rumtreiben, das ist ein riesiges Areal und dann gibt's irgendwie diese Vorstadt-ähnlichen Dinger und dann kommt man irgendwann auch in, ja gut, man muss ja sagen, es spielt ja, wie schon gesagt, 86, also es ist jetzt nicht so super metropolenmäßig mit unglaublich vielen Hochhäusern, aber man merkt schon deutliche Steigerungen gegenüber dem kleinen Kaff, ja, genau, vorher war. Also und auch der Effekt, du bist eben der Kleinstadtjunge, der Kleindorfjunge aus Japan. Die wird original erst alles geklaut. Wird dir alles geklaut. Sofort. So der Klassiker. Voll der Depp, er lässt sich erstmal schön abziehen, der Trottel, ey, der blöde Turi. Blöd. Aber also ich kann mich auch erinnern, das hat mich auch total geflasht. Also wie du schon gesagt hast, am Anfang vom zweiten Teil, du steigst von dieser Fähre bis in Hongkong und es hat mich völlig umgehauen. Ich war fast überfordert die ersten paar Minuten. Also du bist da angekommen, 1000 Leute sind da rumgelaufen, auch hier wieder, jeder hat ein eigenes Gesicht gehabt, eine eigene Sprachausgabe. Es waren echt so richtige Charaktere, die da rumgelaufen sind. Da war unglaublich viel los, überall Stände. Du hast permanent so ein Stimmengewirr gehört. Also du hattest wirklich das Gefühl, du steigst, kommst von deinem kleinen japanischen Dörfchen, weißt, von deiner kleinen eigenen Mini-Welt und bist auf einmal in die große echte Welt entlassen und stehst erstmal und weißt überhaupt nicht, was jetzt hier genau abgeht. Und das fand ich total geil, das fand ich super. Ich muss mich da erst zurechtfinden. Ich bin wirklich reingeworfen in dieses Ding. Und das, wo du quasi schon dachtest, ich kenne die Welt jetzt, ich bin jetzt reifer geworden im ersten Teil, bist du wieder quasi auf dem Status Quo auf Null angefangen. Ja. Wie oft ich mich da auch verlaufen habe. Ja, das wollte ich ja sagen. Die Entwickler tragen der neuen Größe aber auch Rechnung, indem es halt jetzt viel mehr Charaktere gibt, die einem so auflauern quasi und einen so ein bisschen auf die richtige Spur bringen, sprich Motorrad-Tussi, die einen immer voll labert und so. Also ich meine, es gibt so getriggerte Events, wo man ganz klar gesagt kriegt, okay, du musst jetzt ungefähr erstmal dahin und das ist so die Richtung, in die du gehen solltest, weil es eben so groß ist und weil man sich auch ständig verläuft. Das war der Hammer. Was du machen könntest eben, du bist hier in China oder hier in Hongkong angekommen, damals natürlich noch britisch Hongkong eben. Ne? Das war ja auch noch die Zeit, wo es noch Kolonie war. In den 80ern eben und natürlich... Ich glaube 1990 hat es geswitcht, oder? 97 hat es geswitcht, jetzt ist es jetzt in chinesische Hände gegangen, ist, aber es war natürlich dort noch britische Kolonie. Dementsprechend ist es Hongkong war auch damals eben ein sehr beliebter Platz für wirklich Martial-Arts-Filme, ne? Wenn du also X-Faser, also alleine zum Beispiel nicht nur Hongkong, du bist ja später nach Kowloon gekommen, was ja nochmal so eine quasi abgeschotteter Bereich oder sowas ein bisschen außerhalb von Hongkong gewesen ist, wo Umschlagplatz für Verbrecher und wo... Die Bad Boy-Ecke genau, auf jeden Fall. Genau, quasi so eine verlassene Hochhaus-Gegend. Das ist ein Pflaster da unten. Genau, da waren nur Gesetzlose, da waren Straßenkämpfe für Geld und zum Beispiel spielt zum Beispiel Police Story 2 von Jackie Chan komplett in Kowloon teilweise. Ne? Kein Zufall. Und das ist eben auch, was ich meine, von wegen Magic Moments eben als alter Martial-Arts-Fan, der eben Kowloon und sowas so eigentlich von den Filmen daher kennt, damals zu sein später in Hongkong und Kowloon. Ja. Das ist auch so ein... Ich weiß nicht mehr genau, was in diesem Hochhaus alles passiert. Ich weiß nur, das war sehr cool, als man endlich reinkam. Ja. Und dann war das so ein Endloskampf, während man sich nach oben ging. Und es gab hier irgendwas mit Kettensägen, oder? Ja, oh, sehr, sehr gut. Beste, ich weiß es also nicht mehr, da gab es Kettensägen. Der beste Abschnitt in einem Spiel, die dritte Disc von Shenmue 2, die in diesem Hochhaus-Part dann dort spielt. Was passiert denn da nochmal genau? Ja, man kämpft sich so aufs Dach, oder? Man kämpft sich aufs Dach hoch. Also die Kurzfassung eben, Ryo versucht in Hongkong, wo er natürlich zu kommen, weiter die Hinweise zu finden, entdeckt die oder will diesen Chu Yon da dann dort finden, der sich natürlich versteckt hat, den muss man erst suchen und gerät dann an eine Martial-Arts-Expertin, die dann eben auch mit seinem Vater zusammengekämpft hat. Ich weiß jetzt nicht mehr auch genau, wie die hieß, aber die sah echt gut aus. Na dann. Ja, Ryo lernt währenddessen eben auch nochmal einfach andere Moves kennen, Geduld kennen, was ja auch, glaube ich, ein großes Thema dort ist, diese vier Voodoo. Darum geht's auch. Es wird so ein bisschen mehr erklärt, was die Prinzipien der Kampftechniken und des Kampfsports sind. Genau, also von dem, im ersten Teil ist es ja noch nicht so präsent, weil du hast dort ja quasi keinen, der dich wirklich anleitet, was den Martial Arts angeht, außer du lernst das meine ich, genau, du kriegst ständig Leute, die einem sowas beibringen, wie also auch diese Bücherschleppnummer, da bist du ja auch in so einem Dojo von jemandem, der dir eben immer dann was beibringt, da lernst du ja dann die Geduld auch an diesem Baum oder an die Blüten runter. Ja, super geil, oder? Das war super. Was für eine Gänsehaut. Das ist wie die alten Eastern-Dinger oder so, wie diese geilen Kung-Fu-Filme, nur halt zum Nachspielen. Das war auch so schön, das war so ein Moment, wo man sich als Spieler komplett mit Ryo identifiziert hat, weil du warst ja nach wie vor auf Mördersuche, musstest Landi finden, dein Vater ist tot und so. Und dann kommt aber diese Martial Arts Lehrmeisterin, die dir sagt, bevor ich dir erzähle, wie es hier weitergeht, stell dich erstmal in den Garten vor den Baum und versuch die Blätter zu fangen. Und vergiss die scheiß Bücher nicht. Und schlepp die Bücher jeden Tag. Und Ryo sagt irgendwie, ist das jetzt dein Ernst? Und sie meint, naja, du musst drei Blätter hintereinander fangen, sonst sage ich dir nicht, wie es weitergeht. Also da habe ich original mit diesem Ryo mitgefühlt. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Leute, jetzt hier, ich muss mich doch jetzt hier nicht hinstellen und Blätter fangen. Ja, aber es ist wichtig. Aber es ist wirklich wichtig. Also man lernt so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, Simon, das Prinzip hinter Shenmue so ein bisschen wertzuschätzen. Es geht halt nicht darum, möglichst schnell durch die Story zu preschen und nur Action serviert zu bekommen, sondern Also da wird ein Gang zurückgeschaltet. Ne? Du eben, musst und, mit und Geduld und Vorsicht musst du da vorgehen. Du musst dich so langsam in diese Geschichte reinführen. Training ist halt nicht nur Moves kloppen, sondern die Einstellung. Nicht nur Kuchen essen, Strafe muss sein. Es war eben sehr wichtig für die Charakterentwicklung des der dann eben wirklich am Anfang, er ist ja eben dieser Hitzkopf, wo du auch wirklich gedacht hast, wenn Landi kommt, der haut ihn zu Klump. Aber so langsam merkst du, okay, der hat ja doch vielleicht ein bisschen was auf dem Kasten. Und nicht nur er, sondern du einfach, weil du kriegst ja schon von den Handlangern auf den Sack, weißt du? Also allein dieser Gollum-Typ und so, der zeigt einem ja schon, was man nicht kann. Genau. Das ist eine Menge. Ja. Und so wird Rio dann quasi weiterentwickelt in Sachen Geduld. Und du als Spieler auch, ne, dass du dort eben wirklich Martial-Arts-Prinzipien lernst und Geduld und andere Geschichten. Und du findest natürlich innerhalb von Hongkong, da sind viele kleine Geschichten, die auch, denke ich mal, jeder einfach mal selber erleben muss, wie du dann mit Ren von der Dragons-Bande, was so ein Handlanger dort ist und auch quasi so eine Art Buddy-Cop-Movie, was dann daraus entsteht, ne, wenn du mit deinem einem Gangster eigentlich quasi dort, der dir zu Yuan Dai irgendwelche Hinweise geben muss. Auf einmal ist es der dein Geld hat klauen lassen und ihr müsst euch irgendwie zusammenreißen und gemeinsam dann auf Pirsch gehen. Es kommt noch ein Mafia-Boss hinzu, dieser dicke, fette Don Niu. Ja, der ist nämlich dann am Ende des Hochhauses oben auf dem Dach. Genau, darum geht es. Es entwickelt sich die Geschichte quasi so weiter, dass du dieser Don Niu weiß, wo sich Julian da befindet. Aber das ist eben so ein wirklich kolossaler, monster, riesiger, fetter Mafia-Boss, der auch wirklich übernatürlich ist. Ne? Der ist dann wirklich mal 2,30 Meter irgendwie groß und 2,30 Meter breit. Ne? Hat sie auch sehr schön, er hat ja quasi seinen Liebhaber oder Liebhaberin, er hat ja diesen homosexuellen Handlanger. Ja. In der US-Version wurde er als Frau synchronisiert, aber im Original ist es eben ein Mann, der sich wie eine Frau verkleidet. Ne? Da fällt mir, also sorry, aber irgendwie da stehen auch die Japaner so ein bisschen drauf. Kann das sein? Natürlich. Also solche Charaktere, die kommen doch echt immer wieder vor. Bei Streets of Rage 3, dieser offenbar homosexuelle Lederboss. Also ich glaube, das ist so ein Thema, irgendwie man findet das immer wieder. Und von irgendwelchen Final Fantasy Charakteren wollen wir gar nicht erst anfangen. Wollen wir gar nicht reden. Ich finde es einfach lustig. Die Asiaten sind auch ein bisschen lockerer, was so Regelbrüche und ähnliches angeht. So, ich glaube auch, es ist einfach dieses... Die können sich da einfach drüber beömmeln. Hongkong ist natürlich ein spezielles Pflaster. Ne? Und da ist es wohl normal, dass der dicke, super fette Gangsterboss hat eben als Handlanger einen hübschen Mann. Ich möchte es einfach nicht sagen, aber kann er ja gerne haben. Wir sagen das ganz wertfrei. Wir stellen einfach mal fest. Also wer hätte nicht gerne einen kleinen... Ein kleinen Typen. Der Charakter wurde als weiblich synchronisiert einfach. Ja. Es war ja auch so Anfang 2000 eben, da hatte man sich wohl noch nicht getraut, einfach hier im Westen so ein Spiel rauszubringen, wo dann öffentlich dann jemals wirklich dann schwul präsentiert wird. Ja, es war schon sehr deutlich, aber es wurde nie explizit rübergebracht. Was strange war, Shadow 2 ist ja nie auf den Dreamcast in den USA rausgekommen. Nee, und die sind normalerweise ja sehr vorreitend bei solchen Geschichten. Die sträuben sich ja im Vorhinein. Das gab es ja nur in Europa und in Japan. Fand ich auch sehr lustig. Damals, da mussten die scheiß Amis mal importieren und nicht wir, wie andersrum immer das Thema ist. Ja, könnte man sehen, andersrum. Wie das ist. Aber es hat sich dann, ja, bitte. Nein, es hat sich. Es hat sich dann von der ganzen Story, meine ich, entwickelt zu dieser wirklich monumentalen Hochhaus. Genau, das war dann so der Höhepunkt. Ich finde die dritte CD ist auch das Beste. Jedes Mal, wenn ich das spiele, da sind so Quicktime-Events, Kämpfe und so weiter drin. Es ist eben das große Mafia-Hauptquartier, wo ganz oben dann sich Don Yu befindet. Genau, dann das geile Finale irgendwie, finde ich. Das unglaublich, wo du zusammengekettet bist mit Ren an Handschellen und du quasi im Tandem durch dieses Hochhaus rennen musst. Super. Zwischendurch hast du Kämpfe im Untergrund, wo du dir den Zugang zu dem Gebäude, ne? Stimmt, ja, die Kämpfe, die Martial Arts Meister kämpfen, wo du dann auch Straßenkämpfe machen musst, um dir Credit dann aufzubauen und dann gescoutet wirst von dem Typen. Ja, genau. Also, was da an Referenzen und Zitaten und typischen Martial Arts Geschichten eingebaut wurde in den zweiten Teil, ne? Es ist nochmal eine Stufe reingeballert worden gegenüber dem, was im ersten Teil kam. Ja, ich weiß auch noch, dass das jeder Kämpfer hatte dann natürlich so seine eigenen Kampftechniken auch und wirkte halt auch anders, weil nicht so random irgendwie Leute umhauen, sondern es waren wirklich so, okay, der macht die Moves oft, da muss ich irgendwie die Counter-Moves machen, dass du eben weiterkommst. Beispiel, der eine ist auf dem linken Auge blind, also kannst du den nur besiegen, indem du seine blinde Seite ausnutzt. Ja. Ne? Und solche spezielle Sachen, wo du einfach so, das ist schon gut gemacht. Das ist schon eine geile Sache. Ich meine, wir reden ja echt über ein Spiel, was schon verdammt alt ist. Also weißt du, dass damals schon an so diese vielen Details gedacht wurde, ist echt, finde ich cool. Also sehr beeindruckend. Ein einäugiger Straßenkämpfer. Ja. Da sage ich mal, Augen auf bei der Berufswahl. Ich weiß nicht, ob das so... Eben. Egal. Über die Straße gehen, links und rechts gucken nach Möglichkeit. Auf jeden Fall, stimmt schon. Dritte Disc mit dem Hochhaus, das war so ein episches, also du hast echt gemerkt, jetzt geht's aufs Finale zu. Es und danach war es ja noch nicht zu Ende. Nee, das war ja das Geile. Nein, nix. Die meiner Ansicht nach geilste und längste Endsequenz, die man spielen konnte. Die eigentlich nicht drin sein sollte im Spiel. Echt? Ne? Also sollte eigentlich nicht mehr drin sein? Es war geplant und man merkt es auch, wenn du die dritte Disc zu Ende gespielt hast, dann ist es natürlich sehr Highlight- oder Höhepunktmäßig aufgebaut. Du hast einen großen Kampf, du siehst Landi, der im Hubschrauber drüber hinwegfliegt, aber nicht wirklich eingreift und dann wieder weg ist quasi. Ja. Also es wird dir dann quasi schon suggeriert, ähnlich wie beim Ende vom ersten Teil, okay, jetzt musst du wieder weg aus Hongkong und gehst zu der nächsten Location und da wird es im nächsten Spiel weitergehen, aber ich glaube, da hatten sie schon ein Gefühl gehabt, dass es wohl nicht wirklich in der Form weitergehen könnte, aber das wäre, Yu Suzuki wollte speziell nochmal eben den Part der Story, der überhaupt dann nochmal alles ein bisschen zusammenfasst, ja, präsentieren. Ne? Das ist auch richtig, also muss man vielleicht kurz nochmal erklären, man kommt dann in so ein Gebiet, was, ja, also das ist mehr so Hüttengebiet, ja, ich habe so vergessen, chinesisches Landgebiet. Ja, also so richtiges Urwaldland, genau. Man kommt da mit so einem Schiffchen an und so und alles. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es läuft. Auf jeden Fall trifft man da das Mädel aus dem ersten Intro schon, genau, aus dem Vorspann, die auch irgendwie ihren Monolog hält und meint irgendwie, er wird kommen übers Meer und bla so. Also, weißt du, eben, ich habe das Gedicht jetzt nicht mehr im Kopf, aber es ist so ein Singsang. Genau. Wenn du im ersten Teil, im Vorspann, der fängt damit an, du siehst dieses Mädel, das im Land in irgendwo dort rumsteht, chinesisches Mädel mit so einer braunen Mütze und so weiter. Ein Adler fliegt dort hinweg über den Mond. Genau, der und Adler. Alles rum und so. Und das sind alles Bildsprachen, die du bis zu diesem Punkt am Ende von der, oder bis die vierte Disc dort anfängt, nicht gesehen hast in dieser ländlichen Gegend. Genau, ja, und dann bist du da und erinnerst dich auch dran und triffst die Tussi und weißt, dass die wohl sehr wichtig ist, weil die einfach schon von Anfang an dabei war. Dann läufst du mit der, also ich habe ungefähr eine halbe Stunde oder so gebraucht, vielleicht geht's auch schneller, aber es sind vier Stunden, wo du läufst. Echt? Was? Echt? Ja. Ich meine, du läufst wirklich die ganze Zeit mit dieser Tante einfach nur rum. Es ist jetzt auch nichts, es ist keine Gefahr da, es gibt auch keinen. Also man läuft halt, man läuft und redet und man ist in diesem Moment dann auch in diesem Modus, dass man denkt, okay, jetzt will ich auch ein paar Antworten, ey. Jetzt habe ich hier gerade zwei Spiele hinter mir, ich will jetzt was wissen. Und dann hast du auch jemanden, der dir zumindest ein paar Antworten gibt. Und über das richtige Cliffhanger-Ende wollen wir ja gar nicht erst nochmal reden. Das ist ja, also, da fängt ja nochmal alles an. Das ist, also ich fand auch, dass die End, also man kann ja nicht nur sagen das Ende, sondern die ganze Endsequenz von Shenmue 2. Die Herleitung dazu auch. Die ist wirklich einfach also, was ganz Besonderes. Das gibt's in der Form, ich kann mich auch an kein anderes Spiel erinnern, was so einen ähnlichen Mechanismus hat, um das Ende nochmal zu machen. Es wäre am ehesten noch was für Metal Gear Solid. Also so die Die Eier haben davon, sowas zu machen, aber alle anderen machen das heute ist, nicht. Das ist ja auch so interessant bei Shenmue. Das ist ja, bis zu diesem Punkt ist es ja sehr auf Realismus getrimmt. Ne? Irgendwie haben wir ja gesagt, du hast so deine Quests und musst kämpfen und immer auf die Zeit achten. Und es ist ja extra auf Realismus. Genau, bis hinter den Mörder. Das ist so eine Krimi-Geschichte und so weiter. Und dieses Mädel da, was am Ende in dem Dorf auftaucht, das kommt ja gelegentlich schon mal in der Story so, also Rio hat da so Träume, wo sie dann irgendwelche Lieder singt, was meint es Simon, er wird kommen und so, ist so ganz nett, aber hat bis zu dem Punkt überhaupt keine Relevanz für irgendwas, man weiß auch nicht, wer das ist, was das soll, man kann nur ahnen, okay, die kommt irgendwie später nochmal vor, aber das ist halt, hat noch gar keine Relevanz für irgendwas und ganz am Ende, nach diesem Hammerfinale mit dem Hubschrauber auf dem Dach und Landi ist hier wieder mal entwischt und deine Freundin haben sie da gekidnappt, so richtig krasse Gangstergeschichte. Dann am Ende bist du in diesem ländlichen Dorf und auf einmal hat es einen völlig anderen Ton, dieses Spiel. Also es wird noch langsamer, genau dieser Man läuft wirklich ewig lang neben dieser Figur her und redet mit ihr einfach so. Es hat eine ganz verträumte, friedliche Atmosphäre. Es hat mit dem eigentlichen Spiel davor nicht mehr viel zu tun. Also es hat einen ganz anderen Ton. Nee, es ist wirklich so, ist so diese Suche nach sich selbst oder bla, so dieses... Es ist ein ganz neuer Abschnitt auch. Ein bisschen esoterisch. Genau, es hat was Esoterisches und ist die perfekte Herleitung zu dem, eben nicht mehr so auf Realismus getrimmten Ende. Man sieht nichts, man weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht so, aber man kann jetzt auch schlecht so das Spiel spoilern komplett, aber man kriegt am Ende echt so das Gefühl, okay, jetzt geht die Scheiße erst richtig los. Jetzt lerne ich übersinnliche Fähigkeiten im nächsten Teil. Ja, man hat wirklich das Gefühl, okay, jetzt habe ich eine Möglichkeit, Sachen zu lernen, mit denen ich wirklich Landi alle machen kann, weil offenbar bin ich der total krasse Checker, auf den alle nur gewartet haben, so eben ungefähr. Der Auserwählte halt. Der Spannungsaufbau, der einfach bis dorthin passiert, ne? Also ich wirklich, es hat sich bei mir eingebrannt, wo ich das damals gespielt habe. Das war auch wirklich eben, weil der zweite Teil auch, um die Weihnachtsbrücke dort wieder zu schlagen, kam auch eben dann Dezember 2001 kam es auf den Dreamcast, auch gleich sofort gekauft, glaube ich. Hier einfach, das muss man jetzt einfach nochmal haben. Und dass ich in der Zeit, wo du dich dann auch wirklich ein Spiel ist, in dem du dich richtig fallen lassen kannst. Und dann kommen eben diese Sachen, die sich so aufgebaut haben. Okay, jetzt erfahre ich von der Story was. Und auch dieses Cliffhanger What the Fuck Ending, was dazu kommt, was so in anderen Spielen hätte ich das angepisst, ja? Hier war ich angepisst, weil ich schon gewusst habe, ich werde höchstwahrscheinlich in nächster Zeit oder es wird vielleicht ein paar Jahre dauern, bis der dritte Teil kommt, bis du es erfährst. Aber so jeder Moment bis dahin, wo du das erste Mal den Shenmue-Baum dort siehst, das ist eben da, wo sich der Begriff der Serie dann erklärt. Shenmue ist ein Baum, ein riesiger Baum, der anscheinend irgendwelche geschichtliche Relevanz oder irgendwelche spirituelle Relevanz. Ja, das ist wieder diese Bildsprache, die auch ganz gut benutzt wird in Shenmue. Dieses Bild einfach, du stehst vor dem Baum und die Kamera zoomt auf und du siehst diesen immensen Baum und die Musik fängt dann an zu spielen. Über die Musik haben wir fast noch gar nicht geredet, wie gut die ist. Da quatschen wir gleich nochmal drüber. Auf jeden Fall, es war perfekt bis dorthin aufgebaut. Das hatte ich mit dem fiesesten Cliffhanger weggelassen, dass du sofort weitermachen möchtest. Es war wirklich unglaublich. Also ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Ich habe es natürlich auch sofort gekauft und sofort gezockt. Und das war damals bei Giga noch, zu Giga-Zeiten. Stimmt, das habe ich sogar mal gesehen bei euch. Ja, und Simon, du kannst dich erinnern, wir hatten ja Arbeitszeiten bis Mitternacht. ging dann nach Hause, das heißt, jeder von uns war ungefähr halb eins morgens dann zu Hause. Und dann musste ich noch das Ende von Shenmue 2 spielen. Ich war kurz vor dem Ende da. Und dann wurde es natürlich wieder morgens um 4 oder so. Und das hat mich emotional also so dermaßen mitgenommen. Also dadurch, dass diese verträumte Atmosphäre da war, dass du endlich mal ein paar Antworten bekommen hast und dass du da zum ersten Mal, also ich zumindest habe zum ersten Mal realisiert, dass diese Geschichte hinter Shenmue doch vielleicht ein bisschen größer ist, als dass es nur darum geht, den Mörder deines Vaters zu fangen. Also, genau, bis dahin geht es nämlich eigentlich nur um Landi und Rache. Das ist halt so eine Rachegeschichte. Und plötzlich kriegt es sowas... Und auf einmal werden diese Steinspiegel, die Stone Mirrors, der Dragon Mirror und der Phoenix Mirror werden auf einmal wichtig. Also es kommt irgendwie, du kommst dahin, dass es so eine Art Prophezeiung offenbar gibt. Also diese Steinartefakte, die haben offenbar eine Bedeutung. Und also wir wollen jetzt nichts spoilen, vielleicht spielt es ja der eine oder andere noch. Aber es wird dann auf einmal, ich sag mal, bisschen übernatürlich. Ja, man hat so das Gefühl, wie am Ende von Matrix 1, als Neo halt irgendwie der Checker ist und so wegfliegt und man sich denkt, okay, jetzt würde ich gerne irgendwie, jetzt will ich sehen, wie er einfach eine halbe Stunde lang alle kaputt haut. Das ist die Szene, die dich verkauft hat an den zweiten Teil, ne? Die Szene hat einen so verkauft, ich gucke mir den Film an, egal was ist. Ist ja dann nicht so toll geworden, wie man gedacht hat. Aber das war eine coole Szene, das war genau dieser Effekt eben, den Shenmue 2 dann auch hat, wo du einfach, fuck, geil. Das fand ich auch so krass, also auch hier, den Mut muss man erstmal haben, über zwei wirklich unglaublich lange epische Spiele ein total geerdetes, realistisches, also hyperrealistisches fast schon Spiel zu machen und ganz am Ende, wirklich in der Endszene vom zweiten Teil, kommt ein völlig neues Element rein, was der Geschichte eine ganz andere Wendung gibt, was der Geschichte auch im Rückblick einen ganz anderen Ton gibt. Also dadurch, dass es auf einmal so ein bisschen übernatürlich wird und du überhaupt nicht checkst, was da jetzt auf einmal abgeht, macht ja viele Sachen davor auf einmal auch einen ganz anderen Sinn. Also diese Traumsequenzen, dass du das Mädel schon ein paar Mal vorher gesehen hast, dass alle hinter diesen Stone Mirrors hinterher sind. Vorher war das einfach nur, die wollen halt irgendwie ist vielleicht viel wert oder hat irgendwie Family Values, aber was es genau mit diesen Dingern auf sich hat, ist eigentlich auch wurscht, weil du suchst ja den Mörder deines Vaters. Und auf einmal merkst du, verdammt, diese Steinspiegel, die sind wichtig. Da gibt's irgendwie eine Prophezeiung, richtig. Die können irgendwas, die haben irgendeine Fähigkeit. Alle haben auf dich gewartet, so was. Genau das. Moment mal, da bin ich ja endlich. So, Alter, ich kenne dich nicht. Wo bin ich hier eigentlich? Warum wisst ihr, wer ich bin? Yeah. So, weißt du? Und dann hört das Spiel auf einmal auf. To be continued. Ja, genau. What the fuck, Alter? Ich saß so vom Fernseher 4 Uhr morgens. Ich glaube, ich habe echt geschrien. So, nein! Also man hat ja schon geahnt, dass jetzt das Ende kommt. Ja, man wollte es nicht wahrhaben. Das gibt's doch nicht. Das war eine der Sachen, wo du immer gesagt hast, bitte jetzt nicht zu Ende gehen. Bitte jetzt nicht zu Ende gehen. Wie bei Lost. Du weißt, es hört gleich auf, aber du willst du nicht, dass es gleich aufhört. Was mir einfällt, du meintest es war nicht so geplant, dass das überhaupt mit dem zweiten ist. Das passt ja auch sehr gut für einen dritten Teil als Anfang. Ja, klar. Also als ruhiger Einstieg, Anfang und so wäre das ja auch cool, weil es passt zum Setting. In Teil 2 kommst du in Hongkong an, in Teil 3 würde man dann in dem Dorf ankommen. Das ist ein ganz neuer Tonus. Aber cool, dass sie es reingebaut haben. Cool, dass sie es noch rangeschoben haben, weil sonst würden wir wahrscheinlich gar nicht so darüber jetzt reden, emotionalisiert, wie wir sind. So. Eben, also, es hätte nicht ganz den gleichen Effekt. Es wäre ein cooles Ende gewesen. Man würde ja auch nie wissen, dass sowas geplant ist. Es ist so ein Anteasen, was einen ja nur noch... Cockteasing! Und auch hier wieder muss ich echt nochmal sagen, ich bewundere einfach diesen Mut, das echt so konsequent durchzuziehen. Also gerade das Ende von Shenmue 2, das ist halt dadurch, dass es so unglaublich abgefahren und völlig unvorhersehbar ist. Also ich meine, die hätten auch echt auf Nummer sicher setzen können. So einen typischen Cliffhanger. Du hast ihn wieder nicht bekommen, Landi. Er fliegt an seinem Helikopter davon. In Teil 3 geht's weiter. So. Ja, exakt. Mhm. Aber also. Nein, sie haben sich echt entschieden, doch mal dir irgendwie so einen Brocken hinzuwerfen, der dich auf einmal also so aus der Bahn wirft, mich zumindest, dass ich, also ähnlich wie, glaube ich, jeder, ich wollte sofort Teil 3 haben. Ich will ihn immer noch haben und ich weiß nicht, mir blutet so ein bisschen das Herz, wenn ich dran denke, dass ich wahrscheinlich niemals erfahren werde, wie worauf das alles hinausläuft, was das alles sollte. Was sind denn diese verdammten Stone Mirrors? Worum geht's hier eigentlich? Schade. Ach, schade. Aber gut, es ist jedes Jahr ein neues Need for Speed und FIFA. Ist ja auch ja, toll. Super. Genau das, was wir brauchen. Trant, du fandst Shenmue doch auch sehr geil, oder? Das nehme ich nicht. Ich war gerade am Zuhören. Mach mal was. Trant ist hier gerade reingekommen. Trant ist hier, weil wir eigentlich jetzt noch einen anderen Podcast aufnehmen. Nee, und alle aber nur noch warten. Sind wir bei Shenmue. Shenmue muss ruhig mal sagen, kann man ruhig auch mal 90 Minuten reden. Ist ja auch ein Spiel. Eben. Und ist auch viel wichtiger als Harvest Moon. Und ich würde auch sagen, also es ist natürlich jeder, der es nicht gespielt hat und jetzt bekommt oder mitbekommt, wie enthusiastisch wir darüber reden. Man muss dann gucken, wie der Effekt dann eben ist, wenn du es heute spielst. Speziell ist ein Gamer vielleicht, der damals noch nicht dabei war oder einfach wo in Sachen Features und Storytelling und Kämpfe und so weiter, speziell weil Open World eben als Genre so explodiert ist, was natürlich nicht gleich wie Shenmue ist, aber leicht vergleichbar, dass du natürlich vielleicht mit anderen Erwartungen dort rangehst und ich weiß nicht, ob es dann den gleichen Effekt auf dich hat, wenn du es heute das erste Mal spielst. Das ist klar, also kann man so darauf einlassen, glaube ich. Das meine ich auch schon, also man muss natürlich den Leuten, die Shenmue noch nie gespielt haben, jetzt aber Bock drauf bekommen haben, ich glaube, es muss jedem klar sein, es ist jetzt nicht wie GTA. Also, es ist auch nicht so zugänglich und einfach. Es ist nicht so zugänglich, es hat auch einen völlig anderen Kern, es hat eine ganz andere Spielgeschwindigkeit, nämlich eine sehr, sehr langsame. Also man darf jetzt nicht erwarten, falls man Shenmue jetzt doch mal zum ersten Mal reinlegen sollte, dass man dann irgendwie Autos anhalten kann, dort einsteigen und durchs Dorf cruisen. Also es ist kein GTA mit nicht. Prügeln. Also nee, es ist wirklich... Eigentlich ist es wirklich ein Adventure. Es ist ein Grafik-Adventure. Ja, genau. Also der Gameplay-Rahmen ist, eigentlich ist er enger, als man so auf den ersten Blick meint, aber diesen engen Rahmen, den füllen sie halt auch sehr, sehr detailgetreu und also ich glaube, es gibt kaum einen, der alles gesehen hat. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nur darüber entschuldigen, du hast recht. Ob es jetzt um die Move-Scrolls geht, also wo man, die man kaufen kann, die man finden kann, die man, weißt du, irgendwie für besondere Sachen bekommen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich neue Moves anzueignen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Jobs zu machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sein Geld zu investieren in mögliche Sachen. Es gibt so viele Details, die das Ganze halt, finde ich, spielenswert auch machen. Nur das hat halt... Für den einen, der eine findet es cool, für den anderen hat es keinerlei Bewandtnis. Das ist so wie, wer in GTA jetzt irgendwie nicht in die Comedy-Clubs geht und nicht die ganzen Möglichkeiten ausnutzt, der wird vielleicht bei Shenmue jetzt auch nicht so viel Spaß haben. Also einfach, weil das vielleicht dann nicht das richtige Spiel für ihn ist. Aber so wie du meinst, die Story und die Präsentation und das ist alles sehr, sehr spielenswert heute noch. Ich kann mir nur auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, denen das einfach nicht gefällt. Die einfach damit nichts anzufangen wissen. Ja, auch damals schon, also wie gesagt, haben wir auch schon angesprochen, Shenmue spaltet ja bis heute wirklich die Fangemeinde. Die einen vergöttern es, die anderen hassen es. Und ich konnte auch schon immer zumindest nachvollziehen, warum man es nicht gut findet. Natürlich, ich kann es nicht verstehen, das kann man, kann es nachvollziehen. Es gibt so viele Spiele, die alle gleich sind und Shenmue hat wirklich die Eier, mal was Eigenes zu sein. Ja. Also das finde ich ja auch, es gibt zu viele Spiele, die einfach ähnlich sind und es gibt wenig Spiele, die so sind wie Shenmue. Es gibt 1000 Spiele, die sind wie GTA und so. Und, ja, das schon. Aber sowas wie Shenmue gibt es heute eigentlich gar nicht. Also man sieht es ja auch daran, einfach der Aufwand, der dort reingetan wurde, keiner konnte sich wirklich trauen, da auch Sega irgendwie Paroli bieten zu wollen. Die GTA-Klone sind wie hier aus dem Boden gesprossen, wie gar nichts. Ne? Mhm. Jeder wollte sein eigenes GTA-Spiel machen, aber Shenmue Ich dachte schon, das Ding geht wieder kaputt. Nee. Aber Shenmue hat sich einfach keiner getraut, in der Form nachzustellen. Was gemacht wurde? Es wurde natürlich ohne Ende Elemente rausgenommen und wirklich dann in andere Spiele verbaut. Also, dass du Quicktime-Events so hast und dass du die Quicktime-Events nennst, in allen Spielen, fast allen, die du jetzt findest, das ist ein direkter Effekt von Shenmue. Ja, also, und selbst wenn es so cool eingebaut wird, wie bei God of War zum Beispiel, wo man dann irgendwie halt, weißt du, dicke Monster nur erledigt mit so einem kleinen QTE zum Beispiel, das ist ja da sehr cool und flüssig eingebaut, aber es ist halt natürlich von Shenmue inspiriert und ganz, sie haben es ganz klar erfunden. Resident Evil. Genau, und einfach, dass du eine Welt haben kannst oder sowas, wo du einfach viel, viel Aufwand mit reinstellst. Das sind alles so kleine Zitate, du findest in vielen Spielen von heute so Spuren von Shenmue dann dort, die auf die eine oder andere, ich schätze mal auch viele Entwickler, die dann heute arbeiten, sind einfach auch dann Fanboys wie wir gewesen, die sich damals mit dem Dreamcast eingeschlossen haben. Zum Glück. Also man muss sich wirklich auf Shenmue einfach einlassen. Das muss man, glaube ich, es gibt so ein paar Spiele, da muss man wirklich, also ich zumindest versuche immer, mich möglichst unvorbereitet und irgendwie unvoreingenommen an so ein Spiel zu setzen und es einfach mal auf mich wirken zu lassen. Und dann entscheide ich, ob mir das taugt oder nicht. Und Shenmue ist so ein Fall. Also man muss sich da wirklich ein bisschen erstmal drin verbeißen, festzecken und sich auch drauf einlassen. Also das hat so einen ganz gewissen Touch und auch so eine Spielgeschwindigkeit, also die eigentlich kaum vorhandene Geschwindigkeit, dadurch, dass es so langsam ist und fast schon, also manchmal fand ich es meditativ geradezu. Also gerade eben das Ende, worüber wir gesprochen haben. Es hat wirklich was Meditatives. Bestimmte Sachen, die man macht, allein dieses Arbeiten mit dem Büchertragen oder so, das hat ja schon alles so eine gewisse meditative Ebene, ja, sehe ich genauso. Also von daher kann ich verstehen, wenn gerade jetzt aus der Distanz, ist jetzt auch irgendwie 9 Jahre alt, glaube ich. Ja, ne? Also genau. Wenn einen das jetzt nicht mehr so kickt und man seinen Adrenalinrausch eher bei anderen Spielen findet, aber trotzdem, man sollte es echt mal ausprobieren. Ja, man kann schlecht sagen, dass Shenmue ein eigenes Genre ist, weil es ja nur Teil 1 und 2 gibt. Von daher wäre das vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber nach wie vor, es gibt einfach kein anderes Spiel, was so ist wie Shenmue. Wie du schon gesagt hast, so GTA-Klone findest du in jeder Ecke. Genau, es aber ist ein Spiel, Shenmue, was man wirklich mal auch gespielt haben sollte, wenn man sich für die Geschichte der Spiele interessiert. Und auf jeden Fall. Ja. Das ist einer der Meilensteine, ob man ihn mag oder nicht, den man mal gesehen haben sollte, den man mal kurz so reingeschnuppert haben sollte, wenn man sich für Games interessiert. Einfach, weil das ist wie wenn man kein GTA gespielt hat, meiner Ansicht nach, wenn man kein Shenmue sich mal gespielt hat. Das hat so viel ausgelöst, das hat so viel Sachen vorweggenommen. Und ist eben so mutig was Eigenes, dass das halt dazugehört zum Studieren sozusagen der Videospielszene. Ja. Was ich den Leuten nochmal ans Herz legen kann, die das jetzt wirklich mal ausprobieren wollen, natürlich ein Dreamcast, das kostet mittlerweile nicht wirklich hier die Welt. Also wenn man es sich gebrauchen will, ist denke ich mal auch die authentischere Variante, um es zu spielen. Shenmue 2 kam nochmal auf der Xbox raus als Port Ende 2003 und beinhaltet dort neben Shenmue 2, was quasi nochmal wirklich der Dreamcast-Version entspricht, plus englische Sprachausgabe, die neu hinzugefügt wurde, und weniger Grafikruckler und Filter-Effekte, die dann... Die Leute ploppen nicht so schnell rein, nicht so kurzfristig rein, wie bei Dreamcast. Genau, bei Dreamcast, also normalerweise ist es sehr flüssig oder relativ flüssig gewesen im ersten Teil, für den Aufwand, der dort gemacht wurde. Beim zweiten Teil durch den Aufwand hast du schon gesehen, wenn eine große Menschenmenge war im Kaufhaus zum Beispiel, hat es angefangen zu ruckeln, weil der Aufwand dann zu groß geworden ist für die Maschine. Bei der Xbox-Version gibt es die nicht. Wie gesagt, englische Sprachausgabe statt japanischer, weil die Euro-Version auf dem Dreamcast hatte japanische Sprachausgabe und ich glaube englische Texte und ein deutsches Notizbuch. Wie war das im Mittelteil? Ja. Ich wollte dich nur aus dem Konzept bringen. Nein, die Dreamcast-Version, die wir hier bekommen haben von Teil 2, die war hier nur in Japanisch. Ne? Im Gegensatz zum ersten Teil, die wurde eben nicht mehr synchronisiert. Das haben sie sich dafür aufgespart bei der Xbox-Version, die eben auch nur die englische Synchro dann drauf hat. Also dann kriegt man das dann dort mit und hat den ersten Teil von Shenmue als Film-DVD mit dabei. Ja. Weil der erste Teil ist eben nicht spielbar, außer auf dem Dreamcast. Aber damit man die Story dann gut mitbekommt, haben die Leute von Sega eben aus den Cutscenes und Ingame-Sachen so 90... Das ist schon ein richtig langes Ding. Ja. Ich habe es mir gestern Nacht nochmal angeguckt auf YouTube in 10 Teile geteilt und ich glaube, es geht schon so 1,5 Stunden oder sowas. Aber dann hat man auch wirklich, also natürlich ist ja jetzt auch nicht jede Cutscene drin und nicht jeder. Ja, aber das gibt schon sehr guten Eindruck. Also da kann man echt also man sagen, weiß wirklich, okay, das passiert in Shenmue, so hört's auf und jetzt kann ich anfangen zu spielen im zweiten. Du merkst natürlich deutlich auch diesen Martial Arts Filmcharakter, der dadurch kommt, weil es ist einfach auch so als Martial Arts Geschichte aufgebaut. Der zweite Teil ist auch der bessere Shenmue Teil, weil man da einfach viel mehr Macht hat. Ja, also jetzt traut es sich mal vom Leder zu lassen. Das war's. Ja, ja, genau. So, es ist die, genau, wie, der erste Teil Prolog und danach. Genau, erste Runde war so zum Aufwärmen, damit du so ein bisschen so in the mood kommst, und im zweiten Teil, da fängt es einmal an. Und so richtig anfangen müsstest du ja eigentlich erst mit dem dritten Teil, haben wir schon gesagt. Auf jeden Fall, die Xbox-Version kriegt man wirklich für einen Apfel und ein Ei hinterhergeschmissen, und die funktioniert vor allem auch auf der Xbox 360, wenn ich mich nicht komplett irre. Mittlerweile ist unter einer der kompatiblen Sachen. Also wenn ihr Shenmue mal reinschauen wollt, für einen Zehner seid ihr, glaube ich, auch schon mittlerweile dabei und bekommt schon mal wirklich einen guten Eindruck. Oder vielleicht auch mal das Spiel, wo man sich mal über die Weihnachtstage jetzt verbeißen kann. Schon wieder Weihnachten. Ja, ich habe wirklich extrem Bock bekommen, das wieder jetzt zu spielen. Also weil ich auch so lange jetzt schon in meinem Shenmue 2 Safe irgendwie hänge. Und ich habe es natürlich schon ein, zwei Mal durchgespielt, aber das ist irgendwie ein Spielstand, wo ich immer noch hänge, wo ich dann, glaube ich, bei diesen Ringkämpfen irgendwie noch bin und mich da noch nicht hochgekämpft habe. Genau. Und ich habe wirklich jetzt sofort wieder Lust bekommen, einfach nur mal rein und mal gucken, wie weit ich komme, und vielleicht. Also ich weiß genau, wenn ich es irgendwie absehen kann, dass ich in ein paar Stunden am Ende bin, werde ich das auf jeden Fall nochmal dahin spielen und werde mir das Ende angucken. Ich egal, wie lange es geht. So, weil ich habe richtig Bock bekommen. Obwohl es eben wirklich so ein Universum ist, was ich in- und auswendig kenne, weil irgendwann, also Shenmue 2 nicht nur an Weihnachten, das zweite Mal, wo ich es durchgespielt habe, war über die Sommerferien oder Sommerfeiertage damals in Sommerfreizeit. Du hast in der echt Uni gelebt, Gregor. Ja. Ein Leben auf der Rollschuhe. Sommerferien war Shenmue-Zeit. Ja, na, es war ich war Student, was soll ich sagen. No? Willst du nicht mal rausgehen? Nein. Aber nein, ich muss Fall, Bücher schreiben. Ich habe Hongkong im zweiten Teil und eben Dobuita und wie die alle heißen im ersten Teil wirklich in- und auswendig kennengelernt. Das sind auch wirklich Sachen, weil ich gerne nochmal alte Spiele durchspiele und einfach, wie man seinen Lieblingsfilm eben anschaut, dass man es sich einfach nochmal wirklich ins Gedächtnis rufen kann. Das habe ich eben mit Shenmue 1 und Shenmue 2 wirklich x-fach gemacht, und ich kenne diese Welten. Ja. Na, und selbst wenn ich mal wirklich Bock bekomme, irgendwann lege ich es ein, auf unvermittelt total. Na, also du hast gar nicht dran gedacht, aber manchmal okay, stehst du auch nachts auf und mach's rein. Ja. Aber leicht muss es sein. Vielleicht. Ja. Nee, aber, ja, es ist ein bisschen wie nach Hause kommen so manchmal. Ne? Wie, ja. Ach ja, aber du erinnerst dich, ach hier war ich auf gern. Jeden Fall wie ein Besuch eben, was weiß ich, in deiner Heimatstadt, wo du nochmal dann vorbeifährst. Oder du guckst durch ein altes Fotoalbum eben nochmal durch. Da kommen eben wieder diese schönen Gedanken, die du dann die Zeit, die du verbracht hast, innerhalb dieser Spielewelt. Ne? Und das hast du wirklich nicht bei sehr vielen Spielewelten, die einfach nicht so aufgebaut sind wie bei Shenmue. Es ist schon was Spezielles. Es wird einem warm ums Herz. Und hier, Simon, wir haben es gerade auch nochmal gesagt in unserer unfreiwilligen Kaffeepause. Ich kann einfach nicht verstehen, ich weiß nicht, woran das liegt. Das kann doch keine Geldfrage sein. Vielleicht liegt es irgendwie an den Rechten. Aber wenn ich irgendwie bei Microsoft auch nur irgendwas zu sagen hätte, dann würde ich einfach Teil 1 und 2 von Shenmue nochmal zusammenpacken auf eine Disc und irgendwie zum Freundschafts-, also ein bisschen polieren, weißt du, noch irgendwie ein bisschen aufhübschen und vielleicht noch ein, zwei Bonus-Features rein und dann irgendwie zum Freundschaftspreis nochmal einen Handel bringen für die 360. Das kann doch nicht so schwer sein. Man müsste auch nicht viel Woran machen. Das? Ja, ich weiß nicht, man wahrscheinlich einfach, ich glaube wirklich, es ist A, ein rechte Ding. Wahrscheinlich. Dass das Team einfach nicht mehr existiert, dass vielleicht die Rechte verteilt sind, vielleicht hat Yu Suzuki tatsächlich irgendwie Rechte an dem Ding oder so und hat damit nichts mehr zu tun. Ich verstehe es auch nicht. Aber wie du sagst, man könnte ganz simpel einfach die Steuerung, sage ich mal, ein bisschen aktualisieren. Weißt du, klar, das muss ein bisschen poliert werden. Genau, die Animation vielleicht minimal von ihm jetzt, also vom Hauptcharakter, das kann man ja machen, das ist ja noch im Machbaren. Vielleicht Texturen aufhübschen, aber das ist gar nicht notwendig. Und dann eben sowas wie bei der Xbox-Version. Also das bei der Xbox-Version war es ja so, dass halt Leute, dass es belebter war, die Straßen waren belebter, sie sind nicht so reingeploppt und man hatte mehr auf einmal. Das kann man ja jetzt ad absurdum führen. Das kann man jetzt richtig übertreiben. Ja, klar. Jetzt können die ganzen Straßen belebt sein und wen kümmert so. In Zum der alten Beispiel, Optik sieht dann aber trotzdem geiler aus und ich verstehe es auch nicht. Also gerade so, ich meine, die QTCs würden keinen stören heute. Man würde die spielen wollen. Diese Martial Arts Sachen sind gut. Das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das wird vielleicht keiner kaufen. Deshalb sind diese ruhigen Rede Botengang-Geschichten so, dass du halt von A nach B läufst, nach C und viel redest. Da kann ich mir vorstellen, dass es einfach heutzutage in dieser Welt, in der virtuellen Welt, die es heute gibt und so, dass das keinen mehr interessieren würde. Da das ist traurig, wie es klingt, das zu sagen, aber ich glaube, die verwöhnten Bengel von heute einmal durch. Verwöhnt. Und so sind die heute. Deswegen würde sowas vielleicht nicht super verkaufen, aber es reicht doch schon. Vielleicht ein bisschen verkaufen. Also selbst wenn das Argument sein sollte, aber trotzdem, also allein was das an Credibility, sag ich mal, wer auch immer das rausbringt, also wahrscheinlich, wenn, wäre es eher Microsoft als Sony, aber prinzipiell könnte ja Shenmue Teil 1 und 2, irgendwie die ganze Saga bislang, könnte ja auf jeder Konsole erscheinen. Also ich bin da ja ganz... Aber also, weißt du, wenn die das rausbringen würden, was das, was die für Fans gewinnen würden und was das für ein Statement wäre, so, ich weiß, irgendwie, wir wissen, ihr wollt es haben, hier ist es nochmal, auch wenn es sich nicht übermäßig gut verkauft, aber ich meine, und selbst wenn die damit ein bisschen ein kleines Minus einfahren, also Microsoft, die nagen doch nicht am Hungertuch. Ja, also, vor allem, die kennen sich aus mit Minus einfahren. Eben, also ist ja ihre Welt. Nee, aber ich meine, das wäre doch, also selbst wenn es vielleicht mehr eine Geste ist, als irgendwie wirklich ein profitables Geschäft, aber das kann ich nicht verstehen. Ja, die ganze Gaming-Welt schreit nach einem neuen Shenmue. Und wenn das schon nicht drin ist, warum nicht einfach die beiden Klassiker nochmal ausgraben, polieren auf eine Disc für 30 Euro in Handel hier ein kleines Geschenk an die Fans. Das wäre so geil, ich wäre voll dabei. Ja, so ein Prestigeobjekt. Also, ja, genau. Also, es ist wichtig, dass man sowas hat. Eine kleine Sache, ich glaube auch einer der Gründe leider, warum wir nicht so viel von Shenmue und Remakes gesehen haben danach. Der ehemalige Chef von, oder ehemalige Entwicklungschef von Microsoft, Peter Moore, der mittlerweile bei EA ist, der war zu Dreamcast-Zeiten der Dreamcast-Marketing-Manager. Und der hat natürlich die ganze Zeit dort begleitet, hier von Shenmue und so weiter, und war auch ein riesiger Fanboy von dem Teil, ist danach zu Microsoft gewechselt und hat dann selbst dafür gekämpft, dass Shenmue exklusiv auf der Xbox nur erscheint. Und deswegen bekamen die Amis auch zum Beispiel keine US-Version von Shenmue 2, weil Microsoft schon die Rechte gekauft hat. Microsoft die Rechte gekauft hat und keinem dann quasi so weitergeben wollte. Ne? Und die haben eben darauf spekuliert, okay, das kommt nur auf Microsoft und da wird es erfolgreich sein. Oder Peter Moore speziell, weil er eben auch so ein Shenmue-Fanboy war, hat darauf spekuliert und die Rechte für sich exklusiv gesichert. Ist dann aber unendlich gefloppt, leider, mit der Xbox-Version. Hat sie auch wirklich nur handvoll eben verkauft, eben dementsprechend, warum es jetzt gerade so billig ist. Und ich weiß nicht, inwiefern da noch so, entweder ist Microsoft noch das gebrannte Kind, die, glaube ich, auf Shenmue jetzt keinen Bock mehr haben, weil sie einfach so viel Geld damit in den Sack gesetzt haben. Ja, das ist so, wenn du das in der Brainstorming-Runde so sagst, das sag ich mit Shenmue, dann weißt du, das ist so wie bei uns. Genau. Mach mal was mit Lego oder Stop-Motion. Ja, genau, ja, ist gut. Naja, Mod-Special ist gut. Ja, ja, machen wir. Da sehe ich immer Stromberg vor mir. Ja. Oder, wollen wir nicht mal ein neues Shenmue machen? Ja, das schauen wir da mal, ne? Ich brauche mehr Details, sozusagen. Ja, schreibe es auf, aber ich beschäftige mich später damit. Ich glaube, wir aber trotzdem nach wie vor, also, zum Ende kommen, wir müssen zum Ende kommen langsam, weil ich glaube, wir können uns bei dem ganzen Shenmue-Flehen. Aber dabei sind wir noch, wenn ich gerade auf den Timer gucke, sind wir noch bei, also unter dem Zeitlimit, was wir uns selbst gesetzt haben. Ja, aber es sind auch nur zwei Spiele, über die ich wollte gerade sagen, wir reden hier wirklich nur über zwei Spiele. Sehr, sehr wichtig. Stunden, aber gut. Na gut, ich, aber nein, also, okay. Also das wäre jetzt mein Appell, irgendwie eine gute Seele in der Branche mit viel Geld, also jeder Dreck wird neu aufgelegt und geremaked und genau, in irgendwelchen Spielen. Ja, wirklich, also ich meine, das ist doch gerade die richtige alle paar Zeit. Wochen gibt's neue Klassiker und Spielesammlungen und von damals und hier, aber irgendwie an Shenmue traut sich keiner ran. Ich raff es nicht. Ist schon alles, du musst nicht mal die Sprachausgabe neu machen, nee, weil die schon reicht. Weißt du musst es einfach nur machen. Ja, es scheint einfach sich kein Geld damit verdienen zu lassen. Ich glaube es auch nicht. Ganz, wie viele Spiele gibt es denn, wo eine Fangemeinde nach 10 Jahren immer noch sagt, komm, wo bleibt's? Das gibt es bei kaum was anderem. Ja. Mir fällt kein Spiel ein. Also jetzt, die Sachen, bei denen das so ist, die anderen Spiele, die kriegen ja Fortsetzungen. Also sprich GTA. Ja, genau. Weißt du, nur Shenmue kriegt halt keine so. Obwohl es ist einfach zu speziell. Hat. Ich weiß nicht. Ja, schade. Aber gut, bevor wir dann uns weiter hier in die Depression mit wieder reinquatschen. bevor wir uns weiterziehen, eine Sache, das werdet ihr natürlich innerhalb des Podcasts schon gehört haben, weil ich da viel reingeschnitten habe, die Musik von Shenmue. Ja, das ist Wahnsinn. Ein ganz großer Punkt wurde komponiert von, also größtenteils von Yuzo Koshiro, dem... Der ja dem, hat zum Beispiel Streets of Rage die Musik gemacht. Super Shinobi. Ist normalerweise ein sehr technolastiger Komponist. Ja, stimmt, aber auch der Beste, der bei Sega gearbeitet hat, oder? Musikalisch. Schon damals auf jeden Fall zu Mega Drive Ära und dann auch Dreamcast-mäßig. Eindeutig. Und Shenmue hatte eben wirklich diesen, also die Themes habe ich heute noch im Kopf, in- und auswendig, alles, was dort passiert ist. Und ich habe zu Hause auf der Festplatte auch alle Ich habe den Soundtrack auch im Auto rauf und runter gehört. Shenmue Dojo gibt es zum Beispiel alle Sounds gerippt von den Dreamcast-Discs und da sind wesentlich mehr als im normalen Soundtracking, also ungefähr so für Material für 8 CDs oder sowas von den Musiken, kann man sich alle dort runterladen, direkt aus dem Spiel gerippt in guter Qualität. Also kann sich jeder wirklich mal antun. Ich werde auf jeden Fall viel von der Musik hier in dem Podcast schon eingebaut haben. Einfach traumhaft. Ja. Einfach mal reinlegen und so weiter. Und aber auch hier wieder natürlich beim Soundtrack, der ist auch wieder recht speziell. Also ich glaube, wenn einem Shenmue und der ganze Ton und dieses asiatische, urasiatische Setting nicht gefällt, dann glaube ich, hat man vielleicht auch beim Soundtrack ein paar Probleme. Also der ist halt auch, ich sag mal, relativ ruhig, verträumt, neigt dann aber auch gerne mal zum Pathos und Bombast. Ja, ja, natürlich, ja, das passt die, das finde ich geil. Ich kann mich erinnern, ey, wann waren das? Vor, weiß nicht, 3-4 Jahren oder so, auf dem Eröffnungskonzert einer GC, ja, haben sie auch das Shenmue-Theme gespielt im Orchester. Geil. Ohne Gänsehaut. Scheiß, ich hatte schimmernde Augen und ich hatte so eine Gänsehaut. Ich habe mich im Vorfeld schon so drauf gefreut, Alter, als man es gelesen hat. Als das Orchester Shenmue gespielt hat, da war auch alle, da war Totenstille. Ich glaube, jeder, der auch nur die Disc mal in der Hand gehabt hat, ich glaube, der war so ergriffen von dieser Musik. Also das war so ein Real-Life-Magic-Moment. Ja, total geil. Es gibt wenig Spiele, wo die Musik so wirklich perfekt eben dazu passt. Ja. Natürlich ist es ein spezieller Geschmack, der dort ist, aber es ist das eben, was dem Spiel zuträglich ist. Und das Shenmue-Theme, das Shenfa, glaube ich, Theme, was danach, also nicht dieses das ist ja das Standard-Theme. Ja, das ist ja das bekannteste, würde ich sagen. Aber da gibt es auch noch die diversen anderen und Remixes und anderes Zeug, was mit dazu gekommen ist. Selbst, also ikonische Momente damit verbunden im Spiel. Und davon werdet ihr jede Menge jetzt hier gehört haben, auf jeden Fall. Weil ich lasse mir das nicht nehmen, die einfach alle irgendwo mit reinzuschneiden. Da wird der Podcast wahrscheinlich eine Stunde länger. Ach. Die Freiheit nehmen wir uns einfach mal. Die Freiheit nehmen wir uns dann einfach mal. Wir verlinken doch auch sonst jeden Scheiß. Also, auf jeden Fall, lass uns mal zum Ende kommen jetzt hier. Ich glaube, wir haben auch genug von der Weihnachtszeit jetzt erstmal gestohlen. Die Familie ruft wahrscheinlich schon nach den Leuten, die jetzt mit den Kopfhörern vorm Rechner sitzen und sich das in Ruhe dort dann antun oder gerade die Weihnachtsgans irgendwie schnabulieren und einfach nicht zuhören mit den Kopfhörern. Das ist aber der kürzeste Podcast, den wir je gemacht haben, oder? Gab es schon mal einen kürzeren? Nee, ich glaube, ich habe schon mal ein bisschen kürzer über Phantasy Star gelabert mit Ede. Oh ja, ist ja eh nicht so toll. Ist ja eh nicht. Was? Egal. Aber auch ein Sega-Spiel. Da, wo mich keiner eingeladen hatte, wo ich der Einzige war, der Phantasy Star online gespielt hat. Ja, da erinnere ich mich. Habe ich auch gespielt und zwar offline. Das war echt langweilig. Das ist echt armselig. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich die schlechteste Kombination. Ey, ich saß dann nachts und bin allein mit meinem Typen da rumgelaufen und hab diese riesen Bisetas gesammelt. Das war echt nicht so toll. Wir wurden auch sehr gedisst in PlayStation, in PSO-Foren, weil wir das nicht mochten, PSO. Und PlayStation sag ich schon. Die mochten euren Podcast nicht, oder was? Nee, die mochten nicht, weil wir gesagt haben, die Rollenspiele, die alten war geil, aber mit Online sind wir nicht warm geworden. Ja, wie gesagt, das war damals mein erstes Online-Spiel und ich habe sogar gespielt. Aber also das war hier mit dem Trant, der gerade hier neben mir sitzt und nichts sagt. Ich habe extra Trant geholt dazu. Ne, Trant sitzt hier und tut so, als würde er nichts hören. Wieso sage ich immer PlayStation für den Fantasy Star Podcast? Ja, genug von Fantasy Star Online. Wir freuen uns auf Shenmue Online, was ja bestimmt auch noch kommt. Genau. Also Trailer könnt ihr euch angucken. Danke nochmal fürs Zuhören. Wir werden natürlich mit diversen anderen Specials und normalen Podcasts und so weiter hier und da wieder herkommen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit dafür, dass wir dementsprechend ein bisschen was vorproduzieren. Ich hoffe, es hat euch jetzt Spaß gemacht, einmal jetzt hier über Weihnachten jetzt hier nochmal das zu hören oder vielleicht, na gut, ihr habt jetzt wahrscheinlich nicht Gelegenheit, gleich loszurennen, das zu kaufen, weil da ist ja erstmal hier erst der zweite Weihnachtstag. Genau, außerdem müsst ihr die Spiele spielen, die ihr jetzt bekommen habt. Eben. Ja, oder euch selbst geschenkt habt. Ja. Eben, und denkt dabei schon mal, oder ihr habt das Ding im Regal und holt es jetzt raus endlich, weil es so lange versteht hat. Ja. Hol das Ding jetzt raus. Hol das Ding jetzt raus. Gut, dann ich wünsche euch nochmal schöne Weihnachten und war der Gregor. Ich war der Simon, wünsche auch schöne Weihnachten. Ich bin nach wie vor Wolf, ich wünsche euch auch sehr schöne Weihnachten. Zockt viel, nicht zu viel, habt Spaß. Und lasst uns eine Petition starten für Shenmue 3. Ich werde aber. Das ist mal. Ja, man. Eine Petition. Das hat doch bislang immer gewirkt, oder? Ja, Online-Petitionen sind. Also ich werde zu 100% Treffsicherheit. Und wenn man gar nichts anderes mehr weiß, dann startet man eine Online-Petition. Um die Weihnachtsstimmung zu unterstützen, kommt jetzt wahrscheinlich irgendwie die Rap-Musik von Tom aus dem Hotdog-Laden. Oh ja, das wäre geil. Let's right, man. Tschüss. Tschüss. Rhythm. One more time to the DJ. Let me take you on a trip. Let me take you on a ride. We'll be right back.